Crop FM meldet sich zurück aus der Sommerpause mit Ausgabe 466. Wir schreiben heute den 27. August 2021 und mein Gast heute Abend ist ein weiteres Mal Maximilian Wurm und wir wälzen Mitternachtsgedanken. Und wie bei jeder Sendung gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch direkt beteiligen kann. Einfach die Fragen reintippen und ich gebe sie weiter. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist offen. User CropFM anrufen. Skype muss installiert sein. Soundcheck vorher schadet wahrscheinlich nicht. Und schon kann man direkt selbst Max all die Fragen stellen, auf die ich vielleicht nie kommen würde. Ja, den Ruwer-Vorfall, den werden wir wahrscheinlich behandeln. Und natürlich zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter. Man kann mir sehr gerne mailen unter cropfm@mur.at. Ich muss aber schon wieder gestehen, dass ich über einen Monat hinterherhinke. Ja, es gibt natürlich ein Podcast, es gibt ein Archiv. Dort kann man sich praktisch alle Sendungen kann man dort nachhören, man kann sie auch direkt verlinken und darüber freue ich mich natürlich immer sehr, wenn das jemand tut. Das Forum wird betreut von, ich glaube jetzt inzwischen ist es hauptsächlich Wingman und es freut sich noch immer einer gewissen Beliebtheit. Also die Jungs oder der Junge, einer der beiden von Düstere Plauschsichten postet dort immer wieder. Natürlich Wladislav Raab regelmäßig, also da ist schon noch was los und das Coverbild wieder mal großartig gelungen. Matthias Töpfer, eine weitere Illustration von Mitternachtsgedanken und mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Ich habe es schon gesagt, wem diese Sendung gefällt, verlinkt sie, sagt sie weiter. Und der Spendenbutton findet sich auf der Startseite. Es ist der orange Button mit dem Herzen, aber man sieht ihn nicht, wenn man das Handy, wenn man es am Mobiltelefon anschaut und das Handy hochkant hält. Ich weiß jetzt auch nicht warum. War das ursprünglich immer schon so angedacht, weil sich es nicht anders im Layout ausgegangen ist? Ich muss mir das noch anschauen, aber wenn man ihn sucht, er ist also gleich unterm Header oben, eigentlich unter dem Suchfeld meistens, wenn man es am Desktop anschaut. Und wenn man es am Handy tut, dann einfach Querformat, dann sieht man ihn. Und auch die Newsletter-Anmeldung, die hat ein bisschen gebockt. Sie funktioniert auch wieder. Also man kann sich wieder an den CropFM-Newsletter anmelden. Der wird alle 2 Wochen ausgeschickt und ist sicher praktisch, wenn man verhindern möchte, eine Sendung zu versäumen bzw. zu vergessen drauf, überhaupt auf die Startseite zu schauen. Und die Ankündigungen von Sendungen, das fragen mich auch immer wieder Leute, die findet man so circa eine Woche vor der Sendung auf der Startseite und dann so meistens ab Montag oder manchmal auch schon ab Sonntag steht dann dort beschrieben, was die nächste Sendung ist. Ja, manchmal ist die Realität stranger than fiction. Im Labor gezüchtete Mini-Hirne entwickeln augenartige Strukturen. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist das ein Artikel bei sogenannten Hirnorganoiden, was für ein Wort, handelt es sich um im Labor aus menschlichen Hautzellen erzeugte Mini-Gehirne, die als medizinische Modelle für die Hirnentwicklung genutzt werden. Da gab es bereits einen Bericht auf Grenzwissenschaft aktuell. Jetzt haben Mediziner ein Verfahren entwickelt, wie diese Mini-Hirne lichtempfindliche, augenartige Strukturen, sogenannte Schnäpfe, erzeugen können. Mit diesen lassen sich nun Gehirnentwicklungsprozesse oder etwa angeborene Netzhauterkrankungen modellieren und erforschen. Und ich hoffe ja nur, dass diese Hirnorganoide nicht eines Tages beginnen, über ihr Leben nachzudenken, weil das scheint wirklich ziemlich trist zu sein. Und jemand schreibt ganz böse, dass die ja dann vielleicht Politiker werden könnten. Also nein. Auf Kamelen in Superspektrum. Ein Artikel von Wladislav Raab und er schreibt, im Jahrbuch der Kryptozoologie 2020 fand ich einen Hinweis auf das Buch Auf den Spuren der wilden Kamele. Großartiger Titel. Von dem britischen Autor John Hare. Dieser war beteiligt an einigen Expeditionen in die Mongolei und nach China, wobei einer seiner Fahrer von seinen Bigfoot Sichtungen berichtet hatte. Im Buch fanden sich aber noch mehr Anomalien und Kuriositäten. Und mehr dazu findet man, wie immer, im UFO-Skriptorium von Wladislav und auch auf Crop FM heute werden Max und ich einige weitere Kuriositäten besprechen. Ja, und auf alles, was ich hier vorgelesen habe, finden sich die Verweise in der News-Sektion von CropFM, cropfm.at. Ja, und hier geht's jetzt gleich weiter mit meinem Gast Maximilian Wurm. Er ist auch nicht mehr anonym, der Betreiber des hervorragenden Videoblogs The Midnight Mansion. Und wie gesagt, wir werden heute wieder einige Mitternachtsgedanken wälzen. Heutiger Gast Maximilian Wurm ist bereits im Kindesalter von 6-7 Jahren in Berührung mit grenzwissenschaftlichen Themen gekommen, hat ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und kam 2017 auf die sehr gute Idee, seine verschiedenen Interessen an Grenzwissenschaft, Storytelling und Kreativsein zu vereinen und einen YouTube-Kanal zu gründen. Und der nennt sich The Midnight Mansion und dort findet man immer wieder spannende Geschichten aus allen möglichen Bereichen. Hallo Max. Hallo Tarek. Ist es okay, wenn ich dich Max nenne? Weil ich habe gehört, du wirst am liebsten Maximilian genannt, oder? Nein, im Gegenteil. Ich bitte darum. Max, außer meine Zahnärztin hat mich niemals jemand im Leben Maximilian genannt. Okay, das ist wirklich keine gute Referenz. Also, na, dann nenne ich dich auch Max, so wie das letzte Mal auch schon. Heute nicht mehr anonym. Ich gratuliere. Ich finde es immer gut, wenn man ja einfach mit seinem normalen Namen auftritt. Obwohl es natürlich auch gute Gründe geben kann, das nicht zu tun. Aber ja. Wir wollen heute über Unsichtbarkeit, das ist eigentlich schon ein bisschen das Hauptthema, an dem hat sich auch der Matthias für das Bild orientieren, oder das ist so irgendwie jetzt auch irgendwie so unser Einstieg und so ein bisschen die verbindende, der verbindende rote Faden zwischen diesen ganzen Themen, die wir heute behandeln. Bigfoot Kryptide. Also ich gehe jetzt natürlich so ein bisschen die Liste durch, die du auch seit der letzten Sendung auf deinem Blog behandelt hast, dann natürlich Skinwalker, ja, sehr spannend. Mhm. Da werden wir natürlich auch ein bisschen auf Chris Marx eingehen. Und es hat schon jemand geschrieben, wir sollen nun auf jeden Fall ausführlich den Ruwer-Vorfall behandeln. Also schauen wir mal. Ja, gerne. Wir haben viel vor. Ein bisschen würde ich dann auch gerne mit dir noch über diese, was so faszinierend ist an Kuriositäten, obwohl das fast ein bisschen eine rhetorische Frage ist, aber wie man sich dem am besten nähert und so weiter. Über das würde ich dann auch gerne ein bisschen philosophieren. Ich finde es interessant übrigens, weil du hast ja das Kaminfeuer jetzt irgendwie erkoren oder da gibt es ja also diese Podcasts, die du jetzt machst, und bei mir ist es das Lagerfeuer, das ist ja der Call-In-Sending, so ganz, aber irgendwie sind wir, also kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich nehme an, bei dir, wir sind unabhängig davon eigentlich auf diese Feuer oder im Hintergrund Feuergeräusch-Metapher da gekommen, oder? Ja, ich nehme doch stark an. Also ich dachte mir irgendwann, als ich gemerkt habe, Moment mal, das Erstellen von reinen Videos, das Raussuchen von Videomaterial, von urheberrechtsfreiem Material, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Warum nicht ab und zu auch mal etwas bringen, das einfach so ein bisschen podcastmäßig aufgezogen ist, wo ich frei sprechen kann, es gibt kein Skript und ich muss keine Bilder zeigen. Und es passt ja irgendwie auch zu The Midnight Mansion, ja, also dieses Mitternachtsherrenhaus, das man da sich innen drin zusammenfindet. Ja, wunderbar sogar, ja. Feuer setzt. Ja. Ja, und ich weiß nicht, wie ich dann damals aufs Lagerfeuer gekommen bin, ich weiß halt einfach. Man sitzt halt zusammen und erzählt sich diese Lagerfeuergeschichten so eigentlich, ne? Das ist ja so ein beliebtes Spielchen, ne? Genau. Ja, finde ich interessant, dass wir da irgendwie so dieselbe Geräuschkulisse gewählt haben. Predator. Da gibt es halt natürlich, manche kennen den Film nicht. Also große Bildungslücke, unbedingt nachholen. Mit irgendjemandem habe ich da letztens gesprochen, der kannte den noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Vielleicht war es der Matthias? Nein, ich glaube, es war der Matthias. Also nicht alle kennen diesen Film. Also das ist, wie die meisten Schwarzenegger-Filme, eigentlich sehr unterhaltsam. Also und ja, er spielt halt einen Killer, der dann auf außerirdischen Jagd gehen, die sich zu einem Überfluss auch noch unsichtbar machen können. Lustiger Film. Und du hast da jetzt eine ganze Serie draus gemacht an Erlebnisberichten, wo Menschen davon berichten, dass sie tatsächlich leibhaftig einen, zumindest, also in Predator weiß man ja, also wenn man den Film kennt, diese Wesen, diese Außerirdischen, was auch immer, nein, das sind, glaube ich, klassische Außerirdische, können sich mit Technologie so weit tarnen, dass man sie kaum mehr erkennt. Man sieht dann nur so ein Schwirren noch. Ne? Und da gibt es tatsächlich behauptete Beobachtungen, die genau das in Wirklichkeit gesehen haben wollen. Oder Beobachter in dem Fall. Ja, ganz genau. Also ich kann ja vielleicht erstmal erzählen, wie ich überhaupt an dieses Thema herangekommen bin. Also ich war schon immer ein Riesenfan von dem Film Predator. Ich bin auch ein Riesenfan von Schwarzenegger, ja, der Action-Koryphäe schlechthin. Also der Film hatte immer so einen besonderen Platz irgendwie bei mir im Herzen. Und bei der Lektüre von diversen paranormalen Fällen, ich bin ja ein großer Fan von kryptozoologischen Dingen, Bigfoot und so weiter, da ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder auf diese Passage stoße, Menschen sagen, sie hätten etwas gesehen und das wirkt irgendwie so nicht richtig unsichtbar, sondern so transparent, so seltsam schimmernd, ganz häufig so der Ausdruck wie flimmernde Luft über heißem Asphalt. Und diese Zeugen haben das bemerkenswert oft verglichen mit dieser getarnten Kreatur aus dem Film Predator. Genau, also Sie beschreiben das genau so, ne? kann man fast sagen. Genau. Und da gibt es ja mehrere Beispiele. Du nennst zum Beispiel die Frau von Bruce Maccabee. Das ist vielleicht einer der bekanntesten Beobachtungen der Art, die das ja gesehen haben will. Und das ist ja auch noch begleitet mit einer Reihe weiterer seltsamen technischen Problemen mit ihrem Handy, also das Foto, das sie dann gemacht hat, das zeigt nur so einen komischen Ausschnitt und so weiter, ne? Ja, richtig. Also ich glaube, das ist tatsächlich der bekannteste Fall überhaupt in diesem Subgenre, möchte ich fast sagen, weil er ja aufbereitet wurde von David Paulides. Also vielleicht der bekannteste, ich will fast sagen, Superstar im paranormalen Bereich der letzten Jahre mit seinen Missing 411 Büchern. Und er hat in einem Buch, ich glaube es war The Hunted, wo es speziell um Erfahrungsberichte von Jägern ging, da hat er diesen Fall dargestellt, weil er auch persönlich befreundet ist mit den Maccabees. Und da bin ich auch drauf gestoßen und habe das dann ja versucht, relativ ausführlich auch darzustellen. Ja, magst du da vielleicht noch auf ein paar so knackige Fälle eingehen oder vielleicht den noch ein bisschen genauer erzählen oder wobei der eher echt der bekannteste ist oder weißt du, dass wir uns da vielleicht noch einen rausnehmen, dass wir ein bisschen genauer schildern, wie was da die Leute sehen und ja, kann ich gerne machen. Dann nehme ich direkt diesen Maccabee-Fall. Also das Ganze soll sich im September 2010 zugetragen haben in Ohio. Und da war die Frau von Bruce Maccabee, Jen Maccabee, die ist mit einem Bogen in ein Waldstück gegangen und wollte da jagen. Ist dann ein Leitersitz hinaufgegangen, saß denn da, hat so ihr Blackberry rausgeholt, ein bisschen Nachrichten ausgetauscht mit einem Freund, ein paar Fotos der Umgebung gemacht. Und dann irgendwann ist ihr aufgefallen, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Dann hat nämlich dieser sehr bekannte Oss-Effekt eingesetzt. Und ich habe seltsamerweise erlebt unter meinen Videos, dass viele Menschen nicht wissen, was das ist. Die können damit irgendwie nichts anfangen. Also der Oss-Effekt beschreibt ein Phänomen, wenn Menschen der Meinung sind, etwas Paranormales zu erfahren, dass sämtliche Geräusche verstimmen. Also als wenn sie in eine andere Realität gelangen. Ich glaube, der Begriff wurde geprägt von der Autorin Jenny Randalls, eine UFO-Forscherin, und die hat das verglichen so mit dieser Geschichte der Zauberer von Oz. Ja, ich glaube, da wird man mit einem Wirbelsturm in ein fremdes Land mit eigenen magischen Gesetzen gebracht. Ja, und in Anlehnung an dieser literarischen Vorlage hat sie dieses Phänomen dann Oz-Effekt genannt. Und wie gesagt, Jenny Randalls, Entschuldigung, ist ja auch, die hat auch über Man in Black ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ist das diese Dame oder verwechsel ich die jetzt? Ich nehme stark an, ich habe es nicht hier, aber ich nehme es an. Ja, äußerst interessanter Effekt. Also ja, und es ist auch nicht nur bei diesem sogenannten Predator-Fall, sondern auch bei anderen. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Also in diesem Fall hat sie gemerkt, alle Geräusche verstummen. Man hört kein Vogelzwitschern mehr. Man merkt kein Blätterrascheln und keine Insekten, nichts. Also ganz seltsam. Ihr war sehr unwohl zumute. Dann hat sie sich ein wenig umgeschaut und hat dann vor sich so in etwa 6 Metern über dem Boden etwas in den Bäumen entdeckt. Und sie selber hat das, glaube ich, im Wortlaut beschrieben, es sah aus wie ein Objekt, das in Klarsichtfolie eingewickelt war, aber innen drin unsichtbar war. Also ganz seltsam irgendwie schimmern. So hat sie das beschrieben. Gute Beschreibung. Ja, und dieses Objekt hat sich in den Bäumen bewegt und Jane Maccabee hat dann ihr Blackberry hervorgezogen und hat ein Foto davon gemacht und dann ist dieses Ding verschwunden. Ja, und sie saß noch ein Weilchen da, ist dann nach Hause gegangen zu ihrem Mann, Bruce Maccabee, wie du schon meintest, einer der bekanntesten UFO-Forscher überhaupt, ehemaliger, ich glaube, Physiker der Navy und Spezialist im Bereich Optik. So, und der hat sich diese Bilder dann angeschaut. Wie gesagt, Jen Maccabee hatte ja vorher auch Aufnahmen der Umgebung gemacht, also nicht nur von diesem einen seltsamen Objekt. Und da ist Bruce Maccabee etwas aufgefallen. Irgendwie sind diese Bilder nämlich unterschiedlich, also nicht nur von dem, was sie zeigen, sondern das Bild, was diese transparente Gestalt zeigen soll, das ist erstmal deutlich kleiner von der Dateigröße als die anderen Bilder, also ich glaube irgendwie nur 50 Kilobyte und die anderen irgendwie um die 200 und die Auflösung, also das Pixelverhältnis ist auch anders. Und da hat er versucht zu recherchieren und hat herausgefunden, dieses BlackBerry, die Fotofunktion, die kann man gar nicht auf dieses Pixelverhältnis einstellen. Das geht gar nicht. Und er hat versucht dann irgendwie mit elektromagnetischen Feldern zu arbeiten, das Handy irgendwie dem ausgesetzt, ob da vielleicht irgendeine Störung hätte so etwas verursachen können. Und er ist zu dem Schluss gekommen, nein, das kann nicht sein. Und jetzt natürlich der interessanteste Teil, was zeigt dieses Foto denn? Ich habe das bei mir in dem YouTube-Video auch gezeigt. Man findet das auch, wenn man googelt, irgendwie Missing 411, Predator in the Forest, Invisible und so. es ist erstmal stark überbelichtet und dann, ja, also ich glaube da so etwas zu erkennen wie einen behaarten Arm. Also ich will da natürlich keine Assoziation hervorrufen zu Bigfoot oder so, aber es sieht halt erstmal so aus wie ein großer behaarter Arm in dem Fall. Aber so viel erkennen tut man nicht. Und jetzt natürlich auch die erste Vermutung, die man vielleicht hat, dass da das lange Haar von Jen McAbee irgendwie vor die Linse gekommen ist oder so. Aber sie hat selber klargestellt, das kann nicht sein. Ich hatte ein Basecap auf an dem Tag und einen Pferdeschwanz gebunden. Also die Haare waren hinter mir und sie hätten nicht vor die Kamera geraten können. Ja, das ist etwas merkwürdig, aber das war noch nicht alles. Denn als sie zu Hause war, hat sie eine Nachricht bei Facebook bekommen von ihrem Neffen. Der wohnt im selben Ort. Und der war an diesem Tag so um 20 Uhr, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Jen McAbee gerade so den Leitersitz verlassen hat, war er auf dem Schulgelände und ich glaube, er hatte eine Bandprobe mit Freunden und war draußen auf dem Sportplatz. Und die Gruppe hat über dem Sportplatz ein helles, leuchtendes Objekt gesehen. Das ist dann verschwunden und das einige Zeit später nochmal aufgetaucht an anderer Stelle und in anderer Farbe. Ich glaube, Bernsteinfarben und zuerst war es weiß und muss sich irgendwie mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit dann entfernt haben. Ja, und naja, es ließ sich natürlich so, als wenn da möglicherweise ein Zusammenhang bestehen könnte, aber man weiß es nicht. Also das wurde nicht aufgelöst. Und ja, das ist im Groben so dieser Fall. Und jetzt hat Jen McAbee irgendwann von ihrem Mann diesen Film Predator gezeigt bekommen und da ist sie dann aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, Moment mal, das ist genau das, was ich gesehen habe. Also diese getarnte Version von Predator, dieses Kostüm, dieses Monster selber hat nichts damit zu tun. Es geht hier wirklich nur um die Tarnfunktion und sie meinte, diese seltsam getarnte Figur da, die sieht genauso aus wie das, was ich im Wald beobachtet habe. Faszinierend, ja. Ja. Und dann nämlich auch mit diesem Oz-Effekt. Also wenn das jetzt wirklich, weil das komme ja auch heute noch zu sprechen, also auch Stichwort Camellia und so weiter oder A-Tip, es gibt ja Forschung in diese Richtung. Ja. Also ob die F-35 jetzt unsichtbar gemacht werden kann oder nicht, wie es Trump behauptet hat, keine Ahnung. Aber ich würde es jetzt auch nicht völlig ausschließen. Es gibt jedenfalls Forschung in diese Richtung und es ist vorstellbar, dass man das technisch inzwischen schon wirklich gut hinkriegt und dass daher einfach ganz normale, ich sage mal, High-High-Tech ist, die halt außerhalb der Reichweite des normalen Konsumenten liegt. Ja? Und gut so, würde ich sagen. Aber warum dann dieser Oz-Effekt? Also der, oder manchmal sagt jemand, hat meint auch Oz-Faktor, wie auch immer, der ist ja da irgendwie, der passt da ja so gar nicht rein, ne? Eigentlich nicht, aber also ich meine, es gibt viele Umstände, die irgendwie seltsam sind, wenn man davon ausgeht, dass es zum Beispiel wirklich eine Tarntechnik ist. Also in dem Fall jetzt von Jen McAbee, das war kein sonderlich abgelegenes Stück. Das war irgendwie nicht im tiefsten Wald irgendwo im Nationalpark. Es war relativ nah an der Zivilisation. Wie gesagt, eine Meile entfernt war die Highschool, wo das mit dem UFO passiert ist. Und Jen McAbee war ja auch bewaffnet. Sie hatte einen Bogen. Also wenn man hier unterstellen möchte zum Beispiel, dass es wirklich jemand getarnt, das vielleicht war, dann musste er davon ausgehen, dass er auch verletzt werden könnte. Ja, hochinteressant. Also für mich nicht so ganz, es ist nicht so wirklich einordnenbar, meiner Meinung nach. Ja? Also, ja, auf jeden Fall sehr komisch. Sehr komisch, ja. Und ist bei weitem nicht der einzige Fall, ne? Nein, absolut nicht. Also ich könnte jetzt hier reihenweise Fälle nachschieben. Ich kann ja auch direkt meinetwegen gerne mit einem weiteren Fall weitermachen. Soll sich 1977 in Michigan zugetragen haben, bin ich darauf gestoßen, als ich ein Buch der Autorin Linda Godfrey gelesen habe. Also die kennt man vorwiegend, weil sie zum Thema Dogman publiziert. Da hatte ich auch ein eigenes Video auf meinem Kanal zu. Und die will irgendwann, ich glaube in den 90ern oder so, mal einen Leserbrief bekommen haben von einem Jäger. Und der hat ihr erzählt, dass er 1977 etwas äußerst Merkwürdiges erlebt hat. Er war damals mit einer Gruppe in einem Waldstück unterwegs. Die Gruppe hat sich aufgeteilt. Er war, wie gesagt, alleine. Und auf einmal wurde ihm ganz, ganz merkwürdig zumute. Also dann hat wieder dieser Oz-Effekt eingesetzt. Sämtliche Geräusche, viele beschreiben das so, als wenn die hinausgesogen werden, als wenn da so ein Vakuum entsteht. Und dasselbe hat er erlebt und er hat extreme Angst verspürt, wollte eigentlich zurückgehen zur Gruppe und hört dann plötzlich hinter sich im Gebüsch etwas rascheln. Er dreht sich um und sieht, wie eine riesige, also über 2 Meter große, transparente Gestalt hinauskommt und auf ihn zuläuft. Und der Mann hat völlig Panik natürlich, nimmt sein Gewehr und schießt auf die Gestalt. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass er sie getroffen hat, aber diese Gestalt lässt sich davon nicht beeindrucken, läuft weiter und der Mann rennt in Panik weg. Und das ist jetzt also genauso ein Beispiel wieder Oz-Effekt, transparente Gestalt, offenbar unverwundbar und der Zeuge flüchtet. Jetzt kann man hier natürlich fragen, also im Vergleich zu dem Fall mit McAbee ist der Zeuge hier unbekannt. Das ist ja so dieses Problem, was man immer in dem Bereich hat, so anekdotische Evidenz. Jemand will was erlebt haben, gehört haben. Man weiß nicht, wer das ist. Die Leute, ja, die stehen nicht mit ihrem Namen dazu. Aber ich meine, was erwartet einem, wenn man an die Öffentlichkeit tritt und sagt, sowas erlebt zu haben mit seinem Namen? Also dann hat man wahrscheinlich einen gewissen Ruf weg. Ja, ist schwierig, ja. Genau, und also dieser Mann hat eben davor so eine Bigfoot oder so einen Waldmenschen gesehen, ne? Ja, weiß ich nicht. Also man muss natürlich vorsichtig sein. Bigfoot, also humanoid. Sag mal, humanoid, es sah humanoid, ja, aus. Es war halt transparent, also mehr hat er nicht gesehen. Mhm. Aber da gibt's ja auch diese Brücke zwischen Bigfoot-Sichtungen und Unsichtbarkeit, ne? Also es gibt einfach dann sehr viele, sehr viele. Wie viele derartige Episoden kennst du denn persönlich? Also hast du dir persönlich recherchiert? Ja, also ich habe mir die Frage selber auch gestellt. Ich habe leider keine Zahlen oder so, die ich nennen kann. Und ich bin eigentlich auch kein Freund von so groben Umschreibungen wie manchmal, oft oder häufig. Aber ich würde schätzen, also wenn ich grob vielleicht in meinem Leben 1000 Zeugenberichte von Bigfoot gelesen habe oder auf YouTube gesehen habe, dann bin ich vielleicht so auf 20 gestoßen, wo das thematisiert wird. Also sehr klein, aber es kommt halt vor. Und es gab insbesondere in den 70er Jahren Fälle, wo das vermehrt gehäuft vorkam. Also da gibt es diese sogenannte Bigfoot-UFO-Welle von Pennsylvania. Und da hat der Autor Stan Gordon drüber geschrieben. Und da gibt es wirklich einige Fälle in dem Buch, wo genau dieses Phänomen beschrieben wird. Also Bigfoots teilweise, also in dem Fall wirklich Bigfoots, die Zeugen beschreiben wirklich, also stereotypisch, was man sich vorstellt, so über 2 Meter große, behaarte, humanoide Wesen, affenartig. Und manchmal werden bloß die Unterkörper gesehen. Man sieht bloß die Beine und manchmal bloß der Oberkörper. Und dann hatte ich in einem meiner Videos, ich glaube, es war was Teil 1, Begegnungen mit Predator, auch noch einen konkreten Fall genannt. Das soll sich im November 1973 zugetragen haben. Da ist ein Mann abends rausgegangen, um mit seinen Hunden zu spazieren. Er hatte ein relativ großes Grundstück und hat dann am Rand des Grundstücks vor dem Wald eine Gestalt gesehen. So, und es war jetzt schon dunkel und er dachte sich natürlich so, hey, Moment mal, wer ist denn da auf meinem Grundstück? Und ist hingegangen und hat gerufen, was machen Sie da, verschwinden Sie? Und die Gestalt ist aber stehen geblieben. Und der Mann ist immer näher gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, er hat gesagt, dass zu der damaligen Zeit irgendwie streunende Hunde in der Gegend waren und das wohl gefährlich war. Und deswegen hatte er einen Revolver mit. So, er läuft auf die Gestalt zu und ruft. Und als er ungefähr so 20 bis 10 Meter entfernt ist, dreht sich diese Gestalt um. Und der Mann bemerkt, das ist kein Mensch. Das sieht aus wie ein Bigfoot. Also wieder dieses über 2 Meter große Wesen behaart. Und das schaut ihn einfach an. Und der Mann bekommt Panik, zieht seinen Revolver, schießt, ist felsenfest davon überzeugt, das Wesen getroffen zu haben. Und dieses Wesen löst sich vor seinen Augen auf. Also wird einfach, ja, unsichtbar. Und dann hat der Zeuge gehört, wie sie Schritte entfernt haben. Also durch den Wald gerannt sind. Jemand fragt, wie viele dieser Oz-Effekt-Predator-Fälle da in Europa passiert sind. Da bin ich jetzt überfragt. Aber das ist generell eine interessante Frage, weil ich bei meinem YouTube-Kanal auch oft die Frage kriege, warum immer bloß in Amerika oder so. Also ich weiß nicht, man könnte unterstellen, dass es vielleicht in Amerika eher so diese Show-Event-Kultur gibt, dass die Leute eher irgendwie dazu publizieren, sich eher dafür interessieren. Ich kann es nicht sagen. Also vielleicht gibt es hier mehr Skeptiker und es ist schwieriger, hier in dem Bereich zu publizieren. Aber also wenn, dann überhaupt eher noch im Bereich England. Da weiß ich, dass ich bei dem Thema Dogman auch Fälle aus England hatte. Aber jetzt speziell Deutschland, Mitteleuropa ist mir jetzt nicht so viel bekannt. Mhm. 4-11 und Unsichtbarkeit, ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Also man könnte ja einige dieser 4-11-Fälle auch dadurch erklären, dass da irgendwie Unsichtbarkeitstechnologie im Spiel ist. Ich meine, wie wahrscheinlich das ist, sei dahingestellt, aber da siehst du ja auch einen Zusammenhang, ne? Also ich sag mal so, ich könnte es nicht ausschließen. Also Die Vorstellung natürlich, wenn sich jemand unsichtbar machen kann, dann natürlich liegt ja auf der Hand, dann fällt es demjenigen deutlich leichter, sich einem potenziellen Opfer zu nähern und das anzugreifen, ohne dass das Opfer oder Freunde dieses Opfers in der Sekunde das mitbekommen. Das ist klar. Ich frage mich aber, wie geht's dann weiter? Also, ja, genau. Also kann man das Opfer auch verschwinden lassen? Oder? Ja, die hüllen da eine Tarnkappe über beide und marschieren ab mit dem. Ja. Irgendwie so Wurstigkeitsspritzerl, Tarnkappe und dann marschieren sie. Keine vielleicht, Ahnung. Vielleicht, ja. Wäre jetzt ein spontanes Szenario, das mir einfällt. Aber natürlich kann man nicht ganz ausschließen, dass da ein Zusammenhang besteht, dass es überhaupt dieses ganze Phänomen sehr irdische Ursachen hat oder in manchen Fällen. Also man kann nie alles über einen Kamm scheren, natürlich. Ne? Aber es ist generell schwierig, weil ich bin sicher, dass in der Sekunde bei einigen Menschen wieder das Messer in der Tasche aufgeht und die rufen, nein, Tarek, es ist doch klar, Missing 411 ist paranormal. Das passiert so schnell und das kann kein Mensch gewesen sein. Das ist nicht technisch zu erklären. Also ich glaube, das Grundproblem ist, das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass diese Fälle nicht so systematisch zusammenhängend sind, wie man es vielleicht glaubt. Oder vielleicht manche auch hoffen, sondern dass sie teilweise sehr, sehr eigen sind, singulär in ihren Eigenschaften. Und es ist schwierig, da ein Muster zu finden. Es ist nicht so, dass da irgendwie jemand in Bruchteilen einer Sekunde verschwindet, jedes Mal das Wetter umschlägt und man dann irgendwann die Leiche findet im Gewässer und die Schuhe fehlen. Das ist nicht immer so. Ja, aber es gibt auffällig viele Fälle auch, wo viele dieser Elemente zumindest enthalten sind, sagen wir so. Ja, das stimmt. Mhm. Hologramme wird dann auch immer wieder aufs Tapet gebracht, also auch Hologramme, die dann quasi über dieses Objekt, das unsichtbar werden soll, gestülpt wird und das plastisch, also räumlich, das, was sich jeweils hinter dem Objekt befindet, zeigt. Das ist ein faszinierendes Konzept. Auch Robert Guffey hat da ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, vielleicht weißt ihn du noch, diesen Hochgrad-Maurer, den anderen Schoengert. Schoengert. Interessanter Name für einen Amerikaner. Interviewt und du hast auch dich doch mit der Arbeit von David Pritchard auch beschäftigt, einem Physiker, der da in dieser Richtung geforscht hat. Ja, beschäftigt ist übertrieben. Also mir ist im Zuge der Recherche von diesen Predator-Videos, ich habe ja auch mich gefragt so am Ende, okay, wir haben jetzt diese ganzen Zeugenberichte, diese Fallberichte, was machen wir damit? Also kann man das irgendwie sich erklären? Und ja, gerade wenn man mit Skeptikern diskutiert und dann irgendwie Begriffe um sich schmeißt wie Unsichtbarkeit oder meinetwegen Dimensionswechsel oder sowas, dann fragen die ja immer, was ist das? Was soll ich mir darunter vorstellen? Und ich habe mich halt gefragt, wie sollte man jemanden erklären, der sich fragt, was ist Unsichtbarkeit? Wie soll das funktionieren? Und ich habe, wie gesagt, versucht, da so technische Aspekte zu finden und bin dann in diesem sehr empfehlenswerten, großen Band Alien Discussions. Das ist ein Buch, das enthält die Vorträge von einer Konferenz, die, ich glaube, 1992 am MIT stattgefunden hat, diese Konferenz. Also nicht durch die MIT, sondern bloß in der Räumlichkeiten von dieser technischen Universität. Und da haben sich verschiedene Forscher getroffen, um über das Abduktionsphänomen zu sprechen. Und offenbar war damals auch schon ein Thema Unsichtbarkeit. Also inwieweit da vielleicht das Abduktionsphänomen mit Unsichtbarkeit zusammenhängt. Und da waren also wirklich hochkarätige Namen dabei. Also John Mack unter anderem, Ron Westrum, Paul Horowitz oder auch der von dir angesprochene David Pritchard. Ich glaube, das ist ein Atomphysiker, ich weiß es nicht genau mehr, schon ein bisschen länger her, der hat da einen Vortrag gehalten eben über diesen technischen Aspekt und hat da auch über Hologrammtechnik gesprochen. Er meinte, wie gesagt, das ist jetzt schon 30 Jahre fast her, zur damaligen Zeit wäre es schon absolut möglich gewesen, ein einfarbiges Hologramm zu erzeugen, also einen roten Punkt in dem Fall, den man quasi im Raum, also eine neue Position geben kann. Das sieht dann so aus, als wenn er auf einen zukommt oder weggeht und es wäre seiner Meinung nach absolut möglich, in Zukunft dreidimensionale Hologramme zu erzeugen, indem man eine sehr dunkle schwarze Leinwand hat und hinter der Leinwand den Hintergrund quasi ja aufnimmt, abfilmt und diesen dann per Hologrammtechnik vor diese dunkle Leinwand projiziert. Dann erreicht man quasi virtuelle Unsichtbarkeit. So, das ist, also für mich als Laien klingt das irgendwie plausibel, aber wie das wirklich vonstatten geht, da muss ich dann natürlich insbesondere als Geisteswissenschaftler auch passen, leider. Wozu braucht man diese dunkle Leinwand? Aber das weiß ich nicht. Also ich dachte mir, ich dachte mir vielleicht, dass es, dass der Kontrast verhindert, dass man hindurchschauen kann. Ich weiß es nicht. Also genau habe ich es auch nicht verstanden. Genau, aber das ist ja diese Idee, ne? Dass man quasi irgendwo ein Hologramm da jetzt drüber stülpt über ein Objekt, ich sage jetzt einmal so, also wie das dann im Detail, ja. Und auch der Show and Guard hat ja, glaube ich, in diese Richtung geforscht, bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich dieselbe Technik war. Und in Camellio wird das ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben. Also du hast jetzt Camellio auch gelesen, genau. Hast du mir erzählt. Also ja, diese Erlebnisse von Dion oder Damien oder ich glaube Damien heißt er, die haben mich sehr beeindruckt, weil sie sehr, sehr lebensecht und plastisch erzählt werden. Aber da sind natürlich Dinge dabei, die sind wirklich irre. Ja? Also vor allem, wenn er dann aus dem Fenster rausschaut und dort irgendwelche, keine Ahnung, Planetenlandschaften dann sieht. Und natürlich, was hat es mit Unsichtbarkeit nichts zu tun, aber die haben den ja wirklich am Kicker gehabt. Ne? Also angeblich, ja. Kann natürlich auch sein, dass er paranoid ist, weil er hat ja, glaube ich, so ziemlich jede harte Droge sich eingeworfen, die er in die Finger bekommen hat. Aber da hat ja dann der Robert auch so ein bisschen, ist ja ein bisschen nachgeforscht und ist dann, oder hat ein paar Dinge überprüft, ne, so diese Autokennzeichen und so weiter, ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen und war halt dann der Meinung, das hört sich schon irgendwie an, als würde er da nicht flunkern. Wie kam denn das so bei dir an, diese Schilderungen und diese Technologie, die da auch gezeigt wird und die dann dieser Showing Guard, ich glaube, so, ich spreche es richtig aus, wo sie dann ja wirklich mit Damien und Robert fahren ja dann zu diesem Mann und der schildert ihm das. Und am Anfang ist er noch sehr reserviert und dann wird er immer interessierter, ne? Ja, also schwierig. Ich hatte ja zu dir schon gesagt, ganz harter Tobak, was du mir da empfohlen hast. Ich frage mich gerade noch, ob wir vielleicht den Inhalt noch mal kurz wiedergeben sollten für Leute, die das Buch gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie da die Resonanz im Chat meine, ist, oder? Man kann auch die Sendung mit Robert Guffey anhören, da erzählt er auch noch ein paar andere Details, aber bitte, ja, du hast das gerade frisch am Tapet. Genau, ich hab mir das wirklich in den letzten 3 Tagen nochmal reingezogen und auch gemerkt, das war ein Glücksgriff, weil das doch sehr essentiell für die heutige Folge ist. Also das ist ein Buch, ich glaube 2015 erschienen, von Robert Guffey geschrieben, den du ja auch als Gast hattest. Es geht um eine Geschichte, die sich zwischen den Jahren 2003 und 2006 in den USA ereignet haben soll. Robert Guffey sagt, also er sagt, das hat alles tatsächlich genauso stattgefunden. Das wäre so passiert, er kommt selber in dieser Geschichte vor. Er hätte damals einen Freund gehabt, den nennt er in dem Buch Dion. Ich glaube, der heißt in Wirklichkeit Damien. Und dieser Dion, naja, der hatte so Probleme damals, wie du schon meintest, Drogenprobleme, wäre irgendwie meth-süchtig, hatte keine Arbeit, von der Frau getrennt und er hatte ein Haus, wo sich regelmäßig Menschen getroffen haben für den Drogenkonsum und irgendwann wäre da jemand gewesen, der hätte ihnen einen Mann vorgestellt, der offenbar frisch von einer nahen Militärbasis gerade geflohen ist oder ich weiß nicht, ob man geflohen sagen kann, das gibt es irgendwie so ein eigenes Wort im Englischen, der war auf jeden Fall also quasi desertiert ist er, glaube ich, ich weiß nicht genau, ja, irgend sowas in der Richtung, genau. Was auch immer. Ja, und der hatte ein paar Sachen von dieser Basis einfach mitgenommen. Ja, großartige Idee. Ja, und darunter waren 25 Nachtsichtbrillen, ich glaube, irgendwelche Dokumente und eine 9mm Handfeuerwaffe von einem irakischen Soldaten. So, das hatte er mit und dann gingen die Schwierigkeiten los. Natürlich hat irgendwie kurz Zeit später die Polizei an die Tür geklopft und ich glaube, die Navy CIS war das auch, da war so eine Agentin. Er hat auch einen Rechner mitgehabt, ne? Und den hat er halt dann irgendwie eingeschalten und dann sieht der Damien da dieses Emblem von, ich glaube, DOD oder was auch immer und denkt sich, genau. Gott, schalt das Ding aus und ja, der meint, na, ist kein Problem und dann eben, ja, klopft's. Unerwarteterweise, ja. Er wurde verhaftet und die wollten halt von ihm wissen, wo, also insbesondere, wo sind die Nachtsichtbrillen? Was ist damit? Wo sind die? Und er wusste es halt nicht und konnte dir nicht helfen. Und dann hat er die ganze Zeit mit Robert Guffey irgendwie per Telefon gesprochen, hat ihn immer so quasi aktuell auf dem Laufenden gehalten, was passiert gerade. Und er meinte dann irgendwann so, ey, hier passiert irgendwas. Hier sind, also der Wortlaut war Invisible Midgets. bei mir im Haus, so unsichtbare Zwerge. So, und dann, er wurde irgendwie Opfer von Gangstalking. Er meinte so, vor seinem Haus stünden Menschen, die mit Autoscheinwerfer reinleuchten, die laut Musik hören, und in seiner gesamten Nachbarschaft wären die Leute ausgezogen, es sind Fremde eingezogen, also richtig Gangstalking. Und wenn er irgendwo das Haus verlässt, verfolgen ihn teilweise Dutzende Menschen, und er führt ein Gespräch mit einer Person, fährt dann irgendwie später ans andere Ende der Stadt, und da stehen zwei Menschen, die genau das Gespräch Wort für Wort nach, also wiederholen. Das ist, finde ich, einer der gruseligsten Dinge. Ich meine, das ist ja so subtil, und also, das kannst du ja niemandem erzählen. Das ist wirklich, ich meine, wenn du das jemandem erzählst, der sagt, hey, geht's noch, was ist denn los mit dir, komm mal runter, und weißt du, das ist, ich habe gefunden, das war eines, ich finde es fast beeindruckender als die Belästigungen durch vermeintliche oder auch ja, unsichtbare Zwerge. Obwohl, ja, das also, natürlich, ja, schon klar. Also es ist beides auf jeden Fall sehr gruselig, die Vorstellung. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja, aber das ist so gemein, weißt du, das ist so richtig fies. Das ist unglaublich. Ja, das ist, finde ich, ist das Gruseligste dran, wie fies das ist. Es ist zermürbend, weil du bist ja auch genau an der Schwelle, wenn du es jemandem erzählst, wie du schon gerade meintest, dir glaubt keiner. Also du bist ja im Prinzip alleingelassen damit. Und auch Robert Guffey, der Autor, der hat ja seinem Freund Dean am Anfang gar nicht geglaubt. Und im Laufe der Zeit ist er selber mit reingezogen worden. Ja. Er hat ja damals als Englischprofessor gearbeitet und hatte irgendwie teilweise auch Liaisons mit seinen Studentinnen und wollte sich mit einer zum Essen treffen. Dann ruft er ihn unterwegs an und sagt, hey, ich habe hier gerade jemanden im Bus kennengelernt, der möchte uns zum Essen einladen in so ein Nobelrestaurant. Und dann sitzen die da und die Freundin geht irgendwie auf Toilette oder so. Und der Mann fängt an, Guffey auszuquetschen, irgendwie über Abduktionsphänomen und so, und du weißt ganz genau, so wie es beschrieben wird im Buch, der Typ handelt nach dem Skript, der hat den Auftrag, Guffey irgendwie auszuquetschen. Also weil er in Wirklichkeit keine Ahnung hat und seine Story überhaupt nicht zusammenpasst, der ist ein Dockarbeiter mit lackierten Fingernägeln und so, also, und man einfach merkt, also er sagt dann von einem dieser völlig abgedrehten Autoren, Bill Cooper, glaube ich, ne, nennt er, oder? Bill Cooper, und er sagt dann ja, William, und dann noch seinen Mittelnamen Cooper, und also Robert weiß sofort, ja, niemand, der jetzt wirklich sich damit beschäftigt, nennt den so, ja. Der hat das Buchcover in der Hand gehabt, hat den Autor Namen gelesen und hat sich aber nie damit beschäftigt, womöglich, ne? Also auch wieder so Kleinigkeiten natürlich, ne, aber ja. Ja, das Buch ist voll damit. Und ich meine, der entscheidende Teil, der ist eigentlich so im letzten Drittel enthalten. Dann meldet sich irgendwann Dean bei Guffey und sagt, er hätte im Internet recherchiert und er ist auf diesen einen Forscher gestoßen, der sich mit Unsichtbarkeit beschäftigt. Der hat irgendwie ein Patent angemeldet und das war dieser Schoengert. So, und dann versucht irgendwie Guffey in Kontakt mit dem zu kommen und es stellt sich raus, der ist auch Freimaurer. Also Guffey selber ist irgendwie auch Hochgrad-Freimaurer und die sind anscheinend in derselben Loge. Und haben sich auch schon gesehen, ohne es zu wissen. Also ganz viele Zufälle. Und dann treffen die sich, unterhalten sich mit diesem Schoengert und der führt die so ein bisschen ein in diese Technik. Hat irgendwie hauptsächlich mit der Navy zusammengearbeitet. Und ja, dieses Patent gibt's wirklich. Kann man googeln, Schoengert. Das ist so ähnlich wie diese Hologrammtechnik. Nur man hat, glaube ich, man braucht ein Schild. Und hinter dem Schild ist so eine Art Kamera, die nimmt den Hintergrund auf. Und der Hintergrund wird dann quasi vorne auf die Leinwand projiziert. So, und wenn man sich halt dahinter befindet, ist man praktisch unsichtbar. Oder wenn man zum Beispiel ein Auto hat und dieses Auto ist umgeben von so einer Leinwand oder so. Ja. Irgendwie so funktioniert die Technik. Und da haben die sich ganz lange darüber unterhalten. Und naja, dieser Schoengert hat immer größere Augen bekommen und hat gesagt, alles, was der Dean da beschreibt, was er erlebt haben will, irgendwie in seinem Badezimmer unsichtbare Menschen. Und dann guckt der Dean in seinen Spiegel und bewegt den Spiegel vom Badezimmerschrank und sieht plötzlich, wie hinter ihm was flimmert. So. Und das waren so technische Aspekte, wo der Schoengert gemerkt hat, das ist anscheinend keine Einbildung, sondern es deckt sich mit dem wirklichen technischen Wissensstand, den er hat irgendwie dazu. Und waren alle ganz fasziniert voneinander. Und ja, also das war ungefähr so die Handlung im Groben. Ja. Ja, was ist jetzt so deiner Eindruck davon? Ja, ich meine, also die große Frage natürlich, die man sich dann stellt, ist das wirklich so passiert? Ich war ein bisschen verblüfft. Ich hatte mir, nachdem ich das Buch gelesen habe, die Sendung von dir und Guffey angehört. Ich bin nämlich direkt nach dem Buch eigentlich der Meinung gewesen, dass es Guffey nicht so sehr darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die wirklich so passiert ist, sondern dass es ihm eher darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die so hätte passieren können. dass es für ihn so ein bisschen ein literarisches Spiel mit den Möglichkeiten war. Das war mein Eindruck, ne? Dass er sich irgendwie lange Zeit für diese technischen Dinge interessiert. Er hat ja ganz viele Fußnoten auch. In der E-Book-Version kann man darauf klicken und gerät zu irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln. Dass er sich diese Sachen angelesen hat, interessant fand und sich gedacht hat, er wird daraus irgendwie einen Roman machen, so, er wird das alles miteinander verbinden. Das war mein Eindruck. Aber bei dir in der Show hat er offenbar darauf bestanden, dass das wirklich so passiert ist. Sagt er, glaube ich, auch im Buch, also dass es ein nicht fiktionales Buch ist. Das betont er ja auch ziemlich, ne? Ja, aber es gibt halt wirklich Passagen, er sagt in dem Gespräch mit diesem Schoengert, diesem Unsichtbarkeitswissenschaftler, da geht es ja nicht nur um Unsichtbarkeit. Man merkt ja, der Schoengert interessiert sich auch für Bob Lazar und UFOs und sowas alles. Und da gibt es diese eine Aussage, die soll, glaube ich, irgendjemand nach dem Roswell-Vorfall gemacht haben, so die Verschleierung ist die Enthüllung und die Enthüllung ist die Verschleierung. So. Und dann hat Guffy so dahinterher mit angefügt, so, ja, also er interpretiert das so, dass man die Wahrheit in Fiktion verpackt. Ja, also man verschleiert die Wahrheit in Fiktion und veröffentlicht sie so. Und das ist für mich so eine Art Metareflexion von seinem eigenen Werk gewesen. Dass er den Leuten klar macht, Augenzwinkern, es hätte so passieren können, ist aber nicht so passiert. Aber die technischen Aspekte, die hier vorkommen, die sind durchaus real. Das war so mein Eindruck eigentlich. Okay. Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Ich meine, aber ich kann überhaupt keine Aussage machen, ob das jetzt wirklich real ist oder nicht. Er behauptet es ja auch im Interview sehr hartnäckig. Und da hat er auch einiges an Fotodokumentation. Gut, sagt alles nichts, ne? Also dieser schwarze Van, mit dem dann der Damien geflüchtet ist und so weiter und so fort. Ja, ist wirklich die Frage, ne? Aber du wolltest noch was sagen? Nee, ich wollte eigentlich bloß anfügen, ich glaube, also wenn man sich anschaut, was er da verlinkt hat, die Artikel und was da gerade wirklich an Dingen passiert, so in der Technik, und dass das wirklich so hätte passieren können, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob das passiert ist. Das meine ich so. Es hätte wirklich so passieren können. Also ich habe da teilweise mit offenem Mund irgendwie vor dem E-Book-Reader gesessen und ja, zum Beispiel bei einer Passage sagte Dean, er war mit seinem Van auf der Autobahn und er hatte das Gefühl, dass er von Vögeln verfolgt würde, dass da Krähen wären, die ihn verfolgen. Ja, und ja, das wäre ja bekannt, dass Menschen Vögel abrichten können, jedes Ziel zu finden. Und dann fügt Guffy an, aber vielleicht waren es auch gar keine Vögel, und verlinkt dann einen Artikel, wo ein Militärangehöriger über eine Drohne spricht, die einem Kolibri nachempfunden ist. Also winzig klein, mit Flügelschlag. Und da habe ich weiter gegoogelt, weil ich das so spannend fand, und habe gesehen, es gibt tatsächlich Unternehmen, die stellen Drohnen her, die sehen aus wie ein, ich glaube, Falke. Und das Ding heißt dann Rowbird. Und die werden von Flughäfen engagiert, um dort die Vögel zu vertreiben, damit es halt nicht zu Unfällen kommt. Und wenn du das Ding irgendwie ein paar hundert Metern Entfernung am Himmel siehst, du denkst nicht, dass das eine Drohne ist. Das sieht aus wie ein richtiger Vogel. Und dann gerät man halt richtig in so eine Spirale, wo man sich überlegt, ey, wenn das alles möglich ist, also was an Spionagewerkzeug vorhanden ist, wir regen uns alle auf über Datenschutz und sonst was, aber wir sitzen eigentlich in gläsernen Häusern schon. Also... Und so meine ich das. Ja, das ist ein Riesenfass, das machen wir jetzt gar nicht auf, aber ja. ja, also bei dem auch, also für mich ist eine Möglichkeit, ja, dass Damien tatsächlich dann zu so einem Versuchskaninchen wurde. Und was ich auch interessant finde, ist dieser Zusammenhang mit dem Nachtsichtgerät. Weil es ja durchaus sein kann, weil das arbeitet ja dann auch oft mit Wärmebildern, mit hochauflösenden Infrarotbildern und solchen Dingen, weil es kann ja durchaus sein, dass dieser Junkie, der sich da in seine Wohnung mit dem ganzen Militärequipment und diesen Nachtsichtgeräten geflüchtet oder begeben hat, dass das Geräte waren, mit denen man, ich sage mal, jetzt hypothetisch bereits eingesetzte Unsichtbarkeitstechnologie neutralisieren kann, weil man es dann halt trotzdem sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, also das, ja, ich glaube, das sagt Guffy sogar selber so. Oder das wird ja leider nicht aufgelöst im Buch, ne, wofür diese Brillen wirklich gut sind. Ja, aber ich glaube, er spekuliert darüber. Ja, kann durchaus sein. Das ist jetzt schon zu lange her, aber vielleicht habe ich es jetzt eh von ihm. Ja, also das finde ich, ist auf jeden Fall eine plausible und interessante Verbindung auch. Ne? Und dass man dann vielleicht, man hat dann vielleicht schon gemerkt, also der weiß da jetzt wirklich nichts, ja, weil ich meine, den hört man doch ab, und also wenn es jetzt wirklich so gefährlich ist, dann ist der unter Vollüberwachung, Und dann ist man drauf gekommen, na, das ist einfach irgendein Typ, dem glaubt sowieso keiner. An dem probieren wir jetzt so ein bisschen Zeug aus und üben unsere Techniken und so. Also halte ja für ein mögliches Szenario. Ja, also ich meine, das ist ja auch das Perfide. Also beim Lesen fragt man sich, warum sollen die da so einen riesen Tohuwabohu machen, so einen Aufstand irgendwie anzetteln, wenn die wirklich Informationen von ihnen haben wollen, dann hätten die ihn einfach foltern können. Ja, da wird aber so ein Riesenaufstand, also ganz einfach gedacht jetzt. Also, ja. Also nicht, dass das meine eigenen moralischen Werte irgendwie reflektiert, Na, das ist meine ja ich nicht, klar. sondern innerhalb der Geschichte jetzt. Dass es darum geht, wirklich auch die Reaktion von Menschen zu testen und nicht maximal effizient vorzugehen, sondern fast schon so ein bisschen Spaß daran zu haben, den zu quälen. So hat das teilweise gewirkt. Ja, es ist einfach so ein Spielfeld für Genau. verschiedenste Techniken, ja. Wirklich Technologien, aber eben auch so Techniken wie wir nehmen auf, was der da sagt und spielen das dann nach 2 Stunden. Wie gesagt, perfide bis zum geht nicht mehr. Und natürlich so, dass wenn er das irgendwem erzählt, dass das überhaupt keiner glaubt und so. Ja? Und wie gesagt, wie auch du sagst, es ist auch durchaus möglich, dass das irgendwie alles ganz anders ist. Ja? Kann ich unmöglich ausschließen. Ja, spannend. Aber eben alles nicht so weit hergeholt, jetzt auch Unsichtbarkeitstechnologie. Man braucht sich ja nur Hyperstealth Technology. Ich habe das auch vom Ankündertext, also im unteren Teil des Texts, da habe ich das Wort Hyperstealth oder da habe ich die Website verlinkt neben der Firma eben Hyperstealth Biotechnology Corporation. Da fallen mir jetzt wieder die Mini-Gehirne ein, die man so züchtet. Und dort, das ist also eine Firma und man sieht da auch Videos und Bilder, Standbilder und ich finde das schon umwerfend. Ja, also es ist gruselig Also ich und habe keine Ahnung, das ist irgend so eine, es schaut aus wie so eine, ja eh so eine Art Folie, also keine Klarsichtfolie, aber irgend so eine Folie, die halt, weiß der Teufel was macht und die halten sie dann vor Objekte und das Objekt, das offenbar direkt hinter dieser halb oder wie auch immer durchsichtigen Folie ist, das verschwindet. Als würden sich die Lichtstrahlen um dieses, oder als würde diese Folie diese Lichtstrahlen um dieses Objekt bänden. Und ja, wer das nicht glaubt, schaut euch einfach die Videos an auf dieser Website. Also ich finde das schon erstaunlich. Und dann muss man, es tut mir leid, davon ausgehen, dass in Classified Special Access Programs, dass die da einfach unter Umständen um einiges weiter sind und verschiedenste Ansätze verfolgen, ja? Wo man auch diese Folie vielleicht nicht mehr braucht oder was, der Kuckuck. ja, also ich denke persönlich, davon sollte man nicht nur ausgehen, sondern es gibt so Dinge, ja, die sagt einem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Also es ist völlig Eigentlich klar, schon, wenn, ja. ja, wenn diese Firma öffentlich das zeigt, diese Folie, wie du gerade schon erklärt hast, die das Licht so bricht, dass das Objekt direkt dahinter nicht sichtbar ist. Und die haben ja auf ihrer Webseite so Mini-Panzer, die sie dahinter stellen und du siehst diese Panzer halt nicht mehr, dann ist einem völlig klar, es würde keinen Sinn machen, wenn das der aktuelle technische Entwicklungsstand ist, weil du ja aus militärischer Sicht gesehen deinen Feind dadurch einen Vorteil verschaffst, indem du ihm zeigst, womit du selber operierst. Das wäre ja völlig widersinnig. Und ich glaube, bei Camilio wird auch gesagt, durch Schoengert, dass man davon ausgehen kann, dass das Militär, ich glaube, 20 Jahre weiter ist als der privatwirtschaftliche Sektor oder so. Und ich glaube, das liegt für mich auf der Hand, also. Ich glaube, dass 20 Jahre vielleicht in manchen Fällen sogar konservativ geschätzt ist. Ja. Wobei, ja, was heißt 20 Jahre eigentlich? Das ist ein bisschen schwierig oder 50 oder wie viele Jahre auch immer. Das geht ja auch nicht linear. Ja? Es ist ja nicht so, dass man jetzt 20 Jahre forscht mal oder 40 und dann kommt man dorthin. Es gibt ja oft Durchbrüche. Also das heißt, so ist jetzt mal dahingestellt, aber es gibt einfach Dinge, die, glaube ich, um einiges beeindruckender sind als Geräte oder Techniken, die Firmen auf ihren Webseiten ganz öffentlich zugänglich zeigen. Vor allem im militärischen Bereich. Ich meine, davon muss man einfach ausgehen. Also das hilft nichts, das ist so. Es gibt Verschwörungstheorie, das ist einfach so. Das wird ja jeder bestätigen. Also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat und ein bisschen nachdenkt halt auch selber. Ja? Also, wie du sagst, das ist eigentlich klar. A-Tipp. Chris Marx hat mir auch schon mal dieses Dokument geschickt, wo also diese ganzen, und du hast mir das jetzt auch noch mal geschickt, wo also diese ganzen Projekte, an denen man da gearbeitet hat, aufgelistet werden. Und da ist auch neben völlig, also es liest sich ja wirklich, wie du gesagt hast, im Vorgespräch wie, ja, ein Science-Fiction-Roman. Oder genau. Also wo neben Unsichtbarkeit ja auch Antigravitation und irgendwelche Partikelwaffen und so weiter. Oder ja, Laserwaffen natürlich, aber das ist ja eigentlich auch schon ja, völlig offiziell, dass die auch einsetzbar sind schon, zu einem gewissen Grad zumindest. Auch da wieder, ja, man erfährt definitiv nicht alles. Aber eben auch Unsichtbarkeit. Auch daran hat dann letztlich Bass und Aesop, das ist eigentlich dann ein, das ist ja, gehört ja auch dann irgendwie zu Aesop, nicht wahr? Also ich bin da ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß es so jetzt auch nicht mehr, also wieder jetzt die Hierarchie dieser Projekte ist egal, aber also offenbar forschte man dann auch in diesen Forschungsprojekten, die ja irgendwo so im Dunstkreis der Skinwalker Ranch sich bewegen, forschte man auch an dem, ne? Ja, also zumindest laut Projektliste ja. Also ATEP war ja dieses durch Steuergeld finanzierte Programm zur Erforschung, also ATEP steht, glaube ich, für Advanced Aerospace Threat Identification Program, irgendwie so. Und ja, da gab es diese Ausschreibung und da hat ja Chris Marx gesagt, dass sich außer Bigelows Firma, Best, glaube ich, keine Unternehmen auf diese Ausschreibung gemeldet hat. Und deswegen hat Bigelow letztlich den Zuschlag erhalten und konnte mit Hilfe von Steuergeldern an diesen Projekten forschen, wo ja einige Menschen sagen, also diese Projekte, wie du selber schon meintest, das ist teilweise im Titel schon so unsinnig wie irgendwie aus einem billigen Science-Fiction-Dreigoschen-Roman, dass es eigentlich bloß ein Vorwand war und dass man in Wahrheit eigentlich mit dem Geld vielleicht andere Sachen gemacht hat und nicht das, was da steht. Und ja. Ja. Und wie gesagt, das war auch nicht das Einzige. Und Chris Marx berichtet ja auch Dinge, die frappant nicht nur an Damien bzw. Chameleon erinnern, sondern generell an Unsichtbarkeitstechnologie hat, auch so wie das halt beschrieben wird. Ne? Aber offenbar noch um einiges ausgereifter. Ne? Weil er. Ja. Das hat ja, glaube ich, Guffey selber gesagt. Ich weiß nicht, ob es bei dir in der Sendung war, dass Chris Marx ihn kontaktiert hat. Oder war das Chris Marx? Dass er Guffey kontaktiert hat, um zu sagen, hey, was du da beschreibst, habe ich 1:1 erlebt. Also die beiden scheinen sich zu kennen. Du meinst Robert Guffey und Chris Marx scheinen sich? Ja, genau. Robert Guffey kennen sich definitiv, weil Chris hat den Kontakt zu Robert hergestellt, ja. Genau, da war es so, genau. Aber dass das, was Guffey in seinem Buch Camillo schildert, dass Chris Marx sagt, er hätte genau das auf der Skinwalker Ranch selber erlebt. Ja, richtig, genau. Er sagt es sogar selbst, ja. Mhm. Und ja, also das sind schon sehr viele Indizien, ja. Also, dass da irgendjemand, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Militär mit derartigen Technologien herum experimentiert, ne? Ja, also möglich auf jeden Fall. Und ich meine, der Benefit ist ja riesig. Ich stelle dir das vor. Du hast Flugzeuge, die sind haben nicht nur Radarunsichtbarkeit, sondern wirkliche Unsichtbarkeit. Ne? Ja. Also es ist irgendwie der Hattrick. Und ja, auch UFOs verschwinden ja dann plötzlich manchmal. Ja? Also unidentifizierte fliegende Objekte, ob woher sie jetzt auch immer kommen, aber da gibt es ja sehr, sehr oft Beschreibungen, wo auch wirklich, also physisch nicht nur irgendwer Licht in der Nacht, weil ich meine, wenn es verschwindet, dann hat jemand das Licht ausgedreht, ja. Aber wo auch wirklich physische Objekte dann plötzlich verschwinden oder die Form ändern. Ja. Also das hat ja schon, da gibt es ja Berichte von John Keel, wo zum Beispiel ein Flugzeug daherkommt. Und ich glaube, zuerst war es ein UFO es kommt irgendwie so ein UFO daher und dann auf einmal ändert sich die Form von diesem Objekt und es ist eine Propellermaschine und so. Also schon wirklich weit zurückreichend. Ich glaube, das war ein Vorfall in den 40er Jahren oder so. Also, wobei da ist dann halt wirklich die Frage, Moment, aber ist das dann auch schon terrestrisch oder dann sind wir wieder bei diesem Punkt, haben wir uns da Anregungen geholt von jemand anderem? Also nicht unbedingt von, ja, es kann nicht sein, irgendeine Subkultur, eine Hyperzivilisation, die den Planeten mit, also mit uns teilt oder Außerirdische oder was auch immer, ja. Weil in den 40er Jahren dann schon solche Technologien, ja, wo du dann quasi ein Hologramm da drüber stülpst, das ist schon äußerst faszinierend, aber auch Schoengard spricht ja davon, dass mit seiner Technologie, ich glaube, dass er selbst auch davon spricht, dass möglich ist, jedes beliebige Objekt quasi, also solange das projizierte Objekt nicht größer ist, kann man jedes beliebige Objekt auf was projizieren, weil man anstelle, dass man die Rückseite des Objekts da jetzt projiziert, kann man ja irgendwas völlig anderes auch projizieren. Ne? Einen Alien, ein was auch immer, ein Zwerg. Ja, oder Menschen, die sich in Bäume verwandeln oder sowas. Ne? Das hat ja, glaube ich, Dian auch in dem Buch von Guffy geschildert. Also, ja, genau, ja. Grenzenlos, aber wenn das wirklich so ist, dass auch in den 40er Jahren sowas beobachtet wurde, da muss man sich natürlich schon fragen, ob inwieweit das, ich sag mal, irdische Militär sowas hätte veranstalten können. Also ja, das in den 40er Jahren. Ja, also keine Ahnung. Ja, das würde mich alles sehr wundern. Aber ja, na. Aber vielleicht Sicherheit. Passt auch der Name Pritchard da nochmal, den du vorher gebracht hattest, weil das war ja auch Teil von einem seiner Vorträge. Er hat ja gesagt oder diese These gesponnen im Bereich Nanotechnologie, es wäre spannend zu überlegen, ob man in Zukunft nicht Bakterien programmieren könnte, wie ein Computer. Und da gab es diese UFO-Beobachtung Ende der 70er in Neuseeland, ganz berühmt über Kaikoura, geschrieben Kaikoura. Das wurde aus einem Flugzeug heraus von einem Fernsehteam gefilmt. Und dieses UFO soll wohl offenbar seine Form verändert haben. Also jetzt nicht irgendwie komplett die Gestalt verändert, dass es sich verwandelt hat in Hubschrauber, sondern einfach irgendwie, es wurde später in der Analyse so beschrieben, als wenn es eine Art biomechanischen Panzer hätte, der sich irgendwie immer wieder verändert. Und da habe ich gegoogelt, so im Bereich Bakterien programmieren, und habe gelesen, dass anscheinend wirklich an sowas schon geforscht wird. Irgendwelche Kolibakterien programmieren wie ein Computer, dass die, wenn die bestimmte Stoffe ausscheiden, dass andere Bakterien in der Nähe anfangen zu leuchten. Also wo ist da quasi das Ende? Also das scheint tatsächlich also real zu sein, dass an sowas geforscht wird. Ich glaube, dass verschiedene Ansätze gibt auch dafür, ne? Völlig verschiedene, ja. Und das, was wir da jetzt sehen mit Hyperstealth Technology oder Hyperstack Biotechnology Corporation, das sind halt die simpelsten Ansätze, glaube ich. Und oder es sind gar nicht die wahren Ansätze, es dient bloß dazu, die Menschen ruhig zu halten oder um Köder einzuwerfen. Könnte man sich auch verlieren in solchen Gedanken. Ja, klar. Ich habe es ja angesprochen, also auch Bigfoot wird manchmal unsichtbar. Ich meine, er steigt auch manchmal in ein UFO ein. Also jetzt immer danach gehend, was Menschen berichten. Aber unsichtbar wird er auch sehr gerne. Ne? Er ist kugelsicher und dann wird er überhaupt gleich unsichtbar. Da gibt es ja auch so Berichte. Ne? Ja, also ich kann noch einen weiteren Bericht nennen, bei dem die Frage gestellt wird anschließend, ob das wirklich Unsichtbarkeit ist oder vielleicht doch noch was anderes. Von dem Autor Tom Powell. Der hat das in seinem Buch, ich glaube, The Locals geschildert. Der war damals irgendwie Mitglied der Bigfoot Field Research Organization, irgendwie so ein Internetportal, wo sich Zeugen melden konnten. Und da haben sich zwei Männer an ihn gewandt und haben gesagt, dass sie in einem Waldstück unterwegs waren, auf eine Lichtung getreten sind und etwas gesehen haben, das sie zunächst für einen Neandertaler gehalten haben. Und die sind dann dahin gelaufen und dann hat sich dieser Neandertaler umgedreht und die Männer haben gesehen, okay, das ist offenbar kein Neandertaler, das sieht aus wie ein Bigfoot. Ja, und dann standen die da irgendwie, haben sich angeschaut eine Minute lang und ganz interessant, der Zeuge meinte, dass die Männer dann so das Gefühl hätten plötzlich, als wären sie hier nicht erwünscht. Also natürlich nicht irgendwie, wie man das verständlicherweise hätte, bei dem Anblick sofort Panik verspüren, sondern als wenn jemand so ja die Warnung vermittelt hätte, ihr solltet hier lieber verschwinden, aber nicht verbal. Und dann hat sich dieses Wesen irgendwann umgedreht, ja, als das Wesen gemerkt hat, die Männer schießen offenbar nicht, hat sich umgedreht und ist weggelaufen und wurde dabei so immer blasser, also transparenter und ist irgendwann ganz verschwunden und war nicht mehr da. Und das Interessante ist, die Männer sind dann hinterhergegangen, haben Fußspuren entdeckt von diesem Wesen im Boden und an der Stelle, wo das Wesen quasi komplett unsichtbar war, hören diese Fußspuren auf. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das Unsichtbarkeit oder ist das Wesen wirklich physisch verschwunden? Ja, also die verschwundenen Spuren deuten eindeutig auf Zweiteres natürlich, ne? Ja. Ja, also so geht da irgendwie alles ineinander, ja? Und ja. Ich meine, gut, Bigfoot ist sowieso, ein sehr interessantes Thema. Daneben, du beschäftigst dich da auch mit anderen Kryptiden, aber auf das möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, auf den Dover Demon. Mhm. Das kann man sich vielleicht dann einfach bei dir als das Video eben ansehen, wenn man daran interessiert ist. Nur so als Teaser, dort kommen Men in Black mit weißen Helmen vor, was auch sehr interessant ist. Also Men in Black and White. So auf die Art. Ja, ich kenne die Farbe der Helme nicht mehr auswendig, aber es stimmt. Das war Men in Black, also mit Motorradhelm, ja. Ja, ich glaube, du schreibst weißen Helm, das haben wir da nämlich extra. Kann sein, ja. Das fand ich irgendwie lustig, ne? Ja. Aber gut. Auch sehr interessantes Video, so wie alle die Videos auf deinem Kanal. Dankeschön. Der Dover Demon, akribisch recherchiert von Maximilian Wurm. Ja, deswegen der Grund, weswegen ich nicht so viele Videos auf meinem Kanal habe. Das hast du ja schon in der Vorbereitung leidvoll erfahren müssen, dass ich nur gerne eigentlich über Themen spreche, bei denen ich das Gefühl habe, ich habe die so für mich erschöpfend recherchiert. So. Und deswegen dauert es immer ein bisschen länger, bis ein neues Video kommt, weil ich da wirklich stundenlang sitze und versuche mir auch selber Fragen zu beantworten. Also was ist da passiert? Was finde ich an Quellen? Und ja. Ja, aber das spricht sehr für dich, finde ich. Also. Das aber nicht so für mein Portemonnaie, leider. Ja. Also wenn ich öfters Videos bringen würde, aber ist eine andere Geschichte. Naja, das ist halt die andere Geschichte, aber also ich bin auch immer mehr der Meinung, wenn anstatt dass man da krampfhaft jetzt versucht, da regelmäßig was rauszuschießen, es ist bei mir natürlich, ich versuche halt möglichst weit vor rauszuplanen und so, aber manchmal geht's nicht und dann fällt halt kurzfristig wer aus und also ich werde da auch nicht mehr auf Biegen und Brechen dann immer irgendwie, oder macht das auch nicht mehr, ja, wenn dann fällt halt wer aus. Also wenn sich dann nicht zufällig sehr schön was anderes ergibt, dann lasse ich das einfach. Jemand fragt, ob er auch per Telefon anrufen kann. Nein, per Teleon, weiß nicht, was er da meint. Also man kann über Skype anrufen, den User CropFM auf Skype. Telefon geht noch nicht. Das ist ja, ist ja eine andere Geschichte. Es gibt bei Skype eigentlich Call-in-Nummern auch, aber nicht in Österreich natürlich. Ah, okay. Ja, warum auch immer. Aber die Skype-Leitung ist offen. Also ich hoffe, ich habe da jetzt auch niemanden überhört, aber ich glaube nicht, sonst einfach nur mal anrufen. Und wir freuen uns natürlich auf eure Fragen. Ja. Also ich hoffe, du auch. Ja, sehr gerne. Also wenn jemand Fragen hat, ich bin natürlich kein wandelndes Lexikon, also ich weiß auch nicht alles, aber oder wenn jemand auch vielleicht von der eigenen Begebenheit irgendwie sprechen möchte oder so, die mit dem zusammenhängt, was wir gerade erzählen, also ich bin für alles offen. Ja, jemand schreibt, in alten Sendungen konnte man noch per Telefon anrufen, in einer einzigen, ja. Das ist richtig. Da haben wir wirklich ein Telefon physisch gehabt, das dann in Setup integriert war. Das habe ich da jetzt nicht mehr. Okay. Das ist mir alles irgendwie zu umständlich. Gut. Bigfoots, da hast du auch sehr einige interessante Videos gemacht. Da finde ich eine sehr interessante Erkenntnis, dass also Native Americans und Bigfoot, das hast du sehr ausführlich behandelt. Und die Native Americans sehen die einfach nur als einen weiteren Stamm. Also für die gibt es da überhaupt keinen Zweifel, dass sie existieren. Wobei da gibt es ein bisschen einen Unterschied, ne, zwischen den West Coast Native Americans. Also zwischen Westen und Osten gibt es große Unterschiede, ja. Und dem Osten, also beim Osten ist es, bei den östlichen Stämmen ist es dann doch ein bisschen metaphorischer, aber im Westen ist man sich da völlig sicher und ja, es ist einfach ein eigener Stamm. Genau, also ich hatte diese Serie Mythos Bigfoot gemacht aus zwei Gründen. Erstens wollte ich so mit diesem Irrglauben aufräumen, dass die Native Americans so als indigenen Stämme glauben, dass das wäre irgendwie, oder dass es vielleicht einfach eine Religion wäre von denen, dass das irgendwas Ausgedachtes ist, wie, weiß ich nicht, Drachenmythologie oder sowas. Damit wollte ich so viele Stämme, also sehr vielfältig, es gibt nicht irgendwie die Native Americans, es gibt viele Stämme, die sagen, dass das ist ein reales Wesen. Und der andere Punkt war, dass die nicht sagen, das ist irgendwie was Affenähnliches, sondern, wie du gerade schon meintest, ein weiterer Stamm. Und dann ergibt es auch Sinn, dass man hier von Kannibalismus spricht. Das ist nämlich ein immer wiederkehrendes Motiv bei den Erzählungen der Native Americans, dass diese anderen Stämme kannibalistisch leben und oftmals auch Native American, vor allem Frauen und Kinder, entführen. So, und ja, dass sie im Prinzip selber selber ein weiterer Native American Stamm sind. Also es sind keine Tiere für viele Native Americans, sondern bloß ein weiterer Stamm. Ja, und was auch interessant ist, dass eben die damaligen Siedler und die Natives sehr ähnliche Geschichten über Bigfoot erzählen, weil da wird halt auch spekuliert, vor allem warum sind die Geschichten zwischen den East und West Coast über weite Strecken, warum sind die so ähnlich? Ja, gut, die haben halt doch irgendwie Kontakt vielleicht gehabt, obwohl das sind tausende Kilometer, aber ja, und haben halt da eine Folklore geteilt. Aber die Siedler und die Amerikaner, da war ja sogar schon die Sprachbarriere zu groß. Also, dass die dann auch ähnliche Dinge erzählen, ist schon irgendwie bemerkenswert, ne? Ja, und auch schon sehr früh. Also viele Menschen glauben, dass Bigfoot irgendwann in den 1950er Jahren plötzlich ganz berühmt wurde, aber es ist nicht so. Also es geht teilweise 200 Jahre weiter zurück, ja. Und man muss ja auch sagen, Native Americans, die haben nicht vor Ankunft der Siedler Zeitungen gedruckt oder so. Das heißt, deren Erzählungen und vielleicht auch Sichtungen konnten nicht schriftlich fixiert werden. Das ging dann halt erst los, als es eine Art Presseverbreitung gab. Und da hat man festgestellt, okay, die Siedler und die Nachkommen der Siedler, die machen dieselben Erfahrungen wie die Native Americans. Und das stereotypische Bigfoot-Bild, das ist halt gleich, also bei beiden Gruppen. Ja, dieses, nicht nur das Äußerliche, also auffällig große Wesen, über 2 Meter groß, humanoide Körperform, meistens, nicht immer, aber meistens ein konischer Kopf, also spitz zulaufend, nachtaktiv, Steine werfen, imitieren von Vögeln, das ist alles vorhanden, sowohl bei Native Americans als auch bei weißen Siedlern. Und das finde ich so auffällig, dass ich mir gesagt habe, da musst du Videos zu machen, weil das ist kein Zufall mehr. Absolut, ja. Das ist wirklich ein sehr interessantes Indiz, ja. Native Americans, da kann man natürlich jetzt eine sehr schöne Brücke zur Skinwalker Ranch schlagen, die ja ihren Namen einer Tradition, ich habe jetzt vergessen, welcher Stamm das war, wie der heißt. Navajo? Navajo, genau. Genau, und die Ute oder Ute. Genau, also davon hat ja auch der Bundesstaat Utah seinen Namen erhalten, ne? Der genau. Ist ja von dem. Und dort passieren halt auch die absonderlichsten Dinge. Also Chris Marks hat es ja in insgesamt 9 Stunden nach meiner Sendung ausführlichst dargelegt. Und natürlich, da gibt's eine große Verbindung, vor allem auch zu Unsichtbarkeitstechnologie. Also wenn sich da ein Indianer mitten in seinem in dieser Hütte oder in diesem kleinen Häuschen, was da jetzt steht, dieser Farm oder was auch immer, wenn sich der da einfach manifestiert, beziehungsweise wenn der dann hört, wie Schritte durch das Zimmer gehen, aber man sieht niemanden und Türen clash, auf und zu gehen, glaube ich auch, das beschreibt auch, das scheint schon das zu sein, oder? Was ist da dein Eindruck? Ja, aber also ich habe mir die 3 Podcasts mit dir und Chris Marks auch nochmal angehört und ich finde, du hast bei einem eine sehr gute Frage gestellt, als Chris Marks nämlich genau von dieser Skinwalker-Begebenheit erzählt hat. Also irgendwie, da hätte sich ein Mensch irgendwie oder ein Wolf plötzlich verwandelt und da war die Frage, ist das Technik, sind das vielleicht Hologramme oder sowas? Aber es gab ja Fußspuren. Also es gab Wolfsfußspuren und Chris Marks hat ja gesagt, die wurden identifiziert als Wolfsspuren. Und da muss man sich fragen, also Unsichtbarkeitstechnik schön und gut, aber gibt es denn auch die Technik, dass sich Menschen irgendwie verwandeln können in Tiere? Also ist das wirklich technisch bedingt? Ja, er beschreibt ja tatsächlich, wie sich ein Mann, ich weiß nicht, ob es ein Native war oder was auch immer, wie der auf dieser Mesa, glaube ich, steht und sich dann irgendwie bückt und dann plötzlich zum Wolf mutiert. Ne? Genau. Also da, ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ja, vielleicht hat er dann diese Tech an, diese irgendwie eine Kleidung oder was. Aber eben, man findet dann halt auch Wolfsspuren. Ja, ja, vielleicht holt er, man kann sich dann alles irgendwie zusammenreimen. Ja, der verwandelt sich in einen Wolf, also so, dass man außen einen Wolf sieht. Er geht dann halt auf allen Vieren und hat dann irgendwie so Wolfsklauen, auf denen er dann geht. Was ist das? Ich meine, ja. Oder hat irgendwie Schuhe, die Wolfsspuren erzeugen. Also inwiefern das dann wirklich durchführbar ist, müsste man halt alles probieren. Aber gut, ja, man kann. Aber Ja, und was bringt das auch wieder halt Tests, ne? Also das erscheint mir da schon eigentlich sehr plausibel, ne? Dass man da wirklich Technologie testen wollte an Soldaten, an Menschen, die gute Beobachter eigentlich sein müssen. Das ist eigentlich eine Überlebensfrage. Und dann will ich halt ausprobieren, funktioniert das? Kann man die überzeugen? Ja, also mir ist die eine Aussage von Chris Marks irgendwie in Erinnerung geblieben. Er sagte, er hätte einmal mit Robert Bigelow und Colm Kelleher am Tisch gesessen, die hätten sich unterhalten und die beiden hätten sich nicht dafür interessiert, was er gesehen hat, Ja. sondern wie er sich fühlt. Und Ja. das ist ja im Prinzip, das ist genau das, sage ich mal, wie man jetzt parallel sich vorstellen würde, wenn irgendwie eine klinische Studie oder sowas für ein neues Medikament durchgeführt wird. Da fragst du die Patienten ja nicht, was hast du eingenommen? Das weißt du ja, was die eingenommen haben, sondern du willst wissen, wie fühlen die sich. Ne? Also, dass es wirklich ein Test an Menschen war. Und das würde vielleicht auch erklären, ich hatte mir nämlich die Frage gestellt beim ersten Podcast mit dir und Chris Marks, dieselbe Frage, die auch ein Zuschauer gestellt hat. Da gab es einen Anruf, da wollte jemand nochmal genau wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass Chris Marks irgendwie auf die Ranch gekommen ist. Weil das so, das klang so ein bisschen sehr zufällig irgendwie. Und ich denke mir halt, wenn man wirklich vorhatte, Tests an Menschen durchzuführen, dann macht es ja Sinn, dass man gerade Personen irgendwie sich einfach wahllos herauspickt oder sowas und nicht gezielt vielleicht, weiß ich nicht, nach Menschen mit Hintergrund, die sich schon erahnen könnten, was da vor sich geht, sondern wirklich random einfach Leute auswählt. Ja, er war auf Jobsuche und hat sich beworben, in Ey, meiner Erinnerung. ich dachte, ihm wurde geschrieben, irgendwie das vorgeschlagen, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich will da nichts Falsches sagen. Also, in meiner Erinnerung war er auf Jobsuche und war dann, ja, erfreut, dass er diesen Job hat, ne? Ja. Und ja, im Nachhinein dann anscheinend nicht mehr so. Aber Chris Marks erzählt halt auch von Desinfo, die er selbst betrieben hat auf der Skinwalker Ranch, ne? Und er war ja auch, ich glaube, bei einem militärischen Geheimdienst. Und ja, also ich selbst habe jetzt keinen Grund anzunehmen, dass er mich da jetzt, oder mich, Robert Fleischer und wen auch immer, versucht, da in die Irre zu führen. Ich fand ihn sehr authentisch. Auch die Interviews, die er mit seiner Frau Erica Lux geführt hat. Und da war auch noch ein Kollege von ihm dabei, der Chris, irgendein anderer Nachname. Aber er war nun einmal bei einem Dienst. Er hat selbst, das erzählt er auch, Desinformation betrieben, indem er Leute dann irgendwie ja, mit Laserlichtern und so und in die Irre geführt hat und dann sich in Foren irgendwie einmischt und dort dann beginnt irgendwelchen ja, Schwachsinn zu verbreiten, ja, und das ist ein bisschen ein bisschen am Käfig rüttelt sozusagen. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, okay, kann es vielleicht sein, dass Chris Marks da auch zumindest teilweise, also nicht die Wahrheit sagt, also klassische Desinformation verbreitet? Ist halt, ja, Ja kann man nicht klar, das ist ja ausschließen. genau, das ist genau die Frage. Also wer sagt mir denn, dass nicht immer gerade noch eine Psyop stattfindet? Ja, also wann hat die angefangen und wann hat die aufgehört? Das weiß ich ja nicht. Ja, genau, das ist es. Ja. Vielleicht läuft sie Also noch. Ja. Aber was für mich dann wieder ein bisschen dagegen spricht, dann würde aber auch seine Frau eigentlich, entweder ist dann Erica Lux auch mit ihm unter einer Decke und da, das wird dann, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich nicht mehr, ja, ich weiß es nicht. Ja. Oder er täuscht auch seine Frau. Und da wird es halt dann wirklich immer, also das. Ja, ich meine, wenn man seinen Aussagen zustimmt und die Annahmen akzeptiert, dann folgen daraus eigentlich auch Konsequenzen, die ziemlich weitreichend sind. Also er sagt ja oder er belastet ja Bigelow mit massiven Vorwürfen, ja, dass der Desinfo betreibt, dass er auch mit falschen Motiven Coast to Coast hochgezogen hat. Und ich meine, Bigfoot sage ich schon, Bigelow ist ein sehr einflussreicher Mann, der ja auch in Kontakt steht, zum Beispiel mit Poleides. Das sind enge Freunde. Und es gibt Spekulationen, dass Poleides vielleicht sogar seine Bigfoot-Bücher, seine Recherchearbeiten finanziert bekam durch Bigelow. Ja, er selber sagt bloß irgendwelche reichen Menschen aus Silicon Valley da, Kalifornien. Und wenn ich jetzt Chris Marks recht gebe, dann muss ich ja alles in Frage stellen, das irgendwie in Verbindung steht mit Bigelow. Also es ist sehr Ja, weitreichend. und ich war ein Die Hard Fan von Art Bell und Coast to Coast und Habe ich gemerkt, ja, in der Sendung. naja, Man kann nichts ausschließen, aber ja, also das erscheint mir jedenfalls, dass jetzt, also wirklich rein intuitiv halte ich Chris Marx letztlich nicht für einen Desinformanten, aber ja, das, man kann das überhaupt nicht mit Sicherheit sagen. Und es kann auch sein, dass er da so doch irgendwo da dazwischen ist. Er greift aber Bigelow sehr stark an. Ja. Also kann es natürlich ja, auch wieder Gründe geben, dass er, dass ihn da jemand anderer quasi dann jetzt unter Anführungszeichen engagiert hätte und so. Ist aber letztlich jetzt alles, es ist alles Spekulation. Und also ich bin dieses Thema ja von Anfang an so angegangen, gut, da ist jemand, der war dort und der erzählt jetzt, was er dort erlebt hat. Ja, man kann ihm sowieso glauben oder nicht, aber das ist nicht aus zweiter und dritter Hand, sondern das ist jemand, der dort jahrelang gelebt hat. Und das ist einmal auf jeden Fall interessant. Ja. Und was er dann erzählt, ja, man kann das dann unter verschiedenen Gesichtspunkten natürlich sehen. Ne? Ganz genau. Also ich sage auch mal, man muss sich auch nicht zwingend entscheiden, ob man sogenannter Skeptiker ist und alles in Frage stellt oder Believer. Ja, ich sage selber immer einfach mit Vorsicht an die Dinge gehen. Weder alles glauben noch alles in Frage stellen, sondern einfach mit Vorsicht herangehen. Und natürlich stellen sich Fragen. Also ich finde es hochinteressant, was Chris Marx erzählt. Er war ja definitiv auf der Ranch. Er hat dir Fotos gezeigt und seiner, ich glaube, Paycheck und sowas alles. Ob es jetzt stimmt, was er erzählt hat in deinen Sendungen oder nicht, das wissen wir nicht. Aber natürlich stellen sich mir auch Fragen, einfach aufgrund des gesunden Menschenverstandes. Zum Beispiel die Überlegung, wir haben Whistleblower, die müssen sich jahrelang in Botschaften verstecken oder denen drohen 100 Jahre Gefängnis. Ja? Und dann haben wir andere Whistleblower, die erzählen sowas Brisantes wie Chris Marx bei dir und die können bedenkenlos durch Talkshows hopsen, sage ich mal. Warum das so ist? Ja, gibt schon ein Szenario, nämlich das, was Julian Assange erzählt, das geht den pekuniären Interessen der Rüstungsindustrie ordentlich gegens Leder und er belegt es ja eindeutig mit Videos, mit Dokumenten, mit hunderttausenden E-Mails. Das ist wasserdicht und das ist absolut glaubwürdig und offenbar so passiert. Das ist Chris Marx erzählt und diese anderen Whistleblower, jetzt auch Black Jack zum Beispiel auf meiner Sendung, ja, come on, das sind alles Ammenmärchen. Nimmt doch keiner ernst, aber und ist ja auch so, nimmt ja auch jetzt. Ja, vielleicht, aber der durchschnittliche Mensch hört ja nicht Crop FM oder solche Dinge, sondern der hat mit sowas eigentlich überhaupt nichts am Hut und wenn er das hört, denkt er sich nur, ja, arme Irre. Also die sowas das erzählen, ja. Und wenn jetzt, glaube ich, jemand mit absolut unwiderlegbaren Beweisen käme, mit Videos, also im selben Kaliber wie Julian Assange, hunderttausende E-Mails zwischen Forschenden und so weiter und so, ja, und eben mit Bildern und so und Dinge, die auch irgendwie alle nachprüfbar sind, ich glaube, dann schaut es anders aus. Kann gut sein. Also es ist ein gutes Argument. Definitiv, glaube ich. Also dann ja, dann wirst du, glaube ich, auch extrem angegriffen. Wahrscheinlich sogar kommst gar nicht so weit, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht. Ich erinnere mich auch, es gab einen anderen, ich will nicht sagen Whistleblower, aber einen Hacker, der hieß, glaube ich, Gary McKinnon. Und der hat sich in Militär eingehackt und meint dort, Fotos von UFOs gefunden zu haben. Und ja, hat hinterher öffentlich darüber geredet. Und dem wurde ja mit massiver Haftstrafe gedroht. Ja, siehst du, genau, sehr gutes Beispiel. Der ist ja wirklich ganz knapp davon gekommen, dass es da einen Auslieferungsantrag gibt und so weiter. Total sympathischer Typ, ja. Macht da Musik, singt wie David Bowie, schaut da so aus, das ist total schräg. Und genau, der hat sich mit einem ganz einfachen Trick in irgendwelche Pentagon-Rechner eingehackt und hat dort aber völlig absurde Dinge gefunden, ja. Raumschiffmannschaften. Also, der hat da Dinge gefunden, als hätten die da jetzt wirklich, ich will es nicht ausschließen, aber ja, als hätten die da wirklich ordentlich dicke Raumschiffe, die da rumfliegen schon, vielleicht eh im erdnahen Bereich und so, aber mit ganzen Mannschaften, ne, und solche Dinge. Und denen ist man sofort extrem ans Leder gegangen, obwohl, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir auch gedacht, come on. Aber keine Ahnung, die Reaktion hat mich dann verwundert. Aber genau, super Beispiel, so ist es, ja. Ja. Aber bei Chris Marx hätte ich noch eine Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich habe nämlich nicht diesen Wandel verstanden. Er selber sagt ja, er hätte anfangs, als er mit den Talkshows begonnen hat über die Skinwalker Ranch, da hätte er Bigelow ja noch sehr gelobt. Hätte von ihm als Visionär gesprochen und dergleichen. Ja, Und irgendwann hätte der Wandel eingesetzt. Im ersten Interview mit Erica tut er das sogar noch. Ja, ich glaube aber, erzählt er das nicht im ersten Interview, das ich mit ihm geführt habe, dann sind einfach ein paar unschöne Dinge passiert. Das habe ich vielleicht überhört, das hat mich aber nur interessiert persönlich. Also wie die sind dann irgendwie aneinander geraten. Ja, da ging es dann auch um diesen einen Vorfall, wo er dieses extrem grelle Licht sieht, wo er dann auch die Knochen in seiner Hand sieht, obwohl er, also die Hände hält er vor die Augen und sieht den Knochen in seiner Hand. Also eine extrem starke Lichtquelle, Energiequelle, die wahrscheinlich ionisierend ist und die nach Aussage von manchen Ärzten er unter Umständen da ein gröberes Problem bekommt. Da gibt es ja auch einen anderen Farmer, der das ist, Licht sieht, der dann auch wirklich an Krebs, glaube ich, verstirbt. Charles Wynn, glaube ich. Und da, entlang dieser Linie, hat sich dann irgendwie das Zerwürfnis ergeben. Also da hat er dann irgendwie, glaube ich, nachgefragt und ja, da, ich weiß es jetzt leider, ist jetzt schon zu lang her. Also du hast jetzt noch eher vor kurzem gehört, aber das ist jetzt so meine Erinnerung gewesen, auch aus den Gesprächen mit ihm, dem persönlichen dann ja. Offline. Ja, aber ja, sie waren ja extrem gute, eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Er war ja auch sein Bodyguard und seine Familie beschützt. Also die sind sich sehr nahe gestanden und da war offenbar auch ein großes Vertrauensverhältnis. Und das wurde dann also aus seiner Sicht gebrochen und da war er dann halt sehr sauer. Und dann eben auch noch diese Geschichte, dass er halt, so sagt er, besorgt ist, dass er da gesundheitliche Schäden davongetragen hat. Und wie du auch erinnert hast, die werden ja dann immer gefragt, wie fühlen sie sich und so weiter. Also da gibt es ja dann auch Orte, wo dann wirklich plötzlich jemand Angst bekommt und so. Also wo auch wirklich so mit bewusstseinsverändernden Techniken, Mind Control, Stichwort, vielleicht experimentiert wurde. Ja, so in der Richtung. Also ja, also äußerst spannende Geschichte und eben auch mit diesem großen Parallele, mit dieser großen Parallele zum Thema Unsichtbarkeit. Du stehst der ganzen Ranch skeptisch gegenüber, hast du mir gesagt. Vielleicht noch zum Abschluss zum Thema Skinwalker, warum? Also ja, nicht der ganzen Ranch vielleicht, sondern den Geschehnissen, sage ich mal, ab dem Einzug der Gormans oder der Shermans, also dieses Buch Hand vor the Skinwalker. Also skeptisch nicht im Sinne von, dass ich da begründete Zweifel habe, sondern es gibt so viel Widersprüchliches, dass ich am Ende selber nicht mehr weiß, was ich glauben soll und das irgendwie merkwürdig finde. Und was ich vor allem merkwürdig finde, ist ja die Frage, wie steht das alles im Verhältnis zu der Vergangenheit von dieser Gegend? Deswegen hatte ich ja dieses Video gemacht über die Vorgeschichte, nicht nur der Skinwalker Ranch, sondern des gesamten Uinta-Beckens. Also wer das nicht weiß, insbesondere in den 60er, 70er Jahren gab es massive UFO-Sichtungswellen in diesem Gebiet. Menschen haben da die aberwitzigsten Sachen gesehen, also teilweise sowas wie ein fliegender Bowlingpin, aus dem unten Flammen rauskommen und irgendwelche Leuchtkugeln über dem eigenen Haus, die dann reagieren. Also ein Kind sieht diese Leuchtkugel und sagt zu den Eltern, da ist ein UFO und plötzlich geht das Licht aus bei dieser Leuchtkugel und solche Geschichten. Und das haben damals Junior Hicks und Frank Solisbury, ein Botanikprofessor, recherchiert, haben das alles festgehalten. Die haben gesagt, es gab über 400 Sichtungen, die gesammelt haben, also nur gesammelt. Sie würden schätzen, dass 10% der gesamten Bewohner des Uinta Countys selber schon ja Sichtungen hatten und haben diese dann in einem Buch verarbeitet, The Utah UFO Display, und haben sich gefragt, was hat das damit auf sich? Also da sind 80 Sichtungen detailliert geschildert, was da gesehen wurde. Und das ist nun schon 50 Jahre ungefähr her. Und ich frage mich halt, wie steht das im Verhältnis zu der Skinwalker Ranch? Also das wird so ein bisschen jetzt ja außen vor gelassen, diese ganze Diskussion. Und ich frage mich, da sind wir wieder bei dem Thema, welche Technik, wenn das alles militärisch ist, welche Technik sollen die vor 50 Jahren schon zur Verfügung gehabt haben? Also ich sag mal so, dass es diese Zeugenberichte gibt, das finde ich für mich persönlich plausibler als die Geschichten der Ranch, die in sich widersprüchlich sind und vor allem die Erlebnisse der Shermans, da weiß man ja überhaupt nicht mehr, was man glauben soll. Das ist ja der Punkt. Ich habe im Laufe meiner Recherchen in den Jahren jetzt in denen ich mich mit der Skinwalker Ranch beschäftige, überhaupt nur ein Interview gelesen von einem der Bewohner der Ranch, also von Terry Sherman selber war das. Der hat mit Frank Solisbury gesprochen, hat aber gebeten, dass er nicht den quasi Namen veröffentlicht, also ist anonymisiert. Und das ist das einzige Mal, dass ich persönlich Aussagen von diesem Mann gehört habe. Und der sagt halt, das hat ja auch Chris Marx gesagt, dass das Buch in großen Teilen Unsinn ist. Manches stimmt, aber manches überhaupt nicht. Und ja, der Reporter George Knapp, der hätte überhaupt nur per Telefon mit ihm gesprochen und es wäre ganz viel dazu gedichtet worden. Er sagt aber nicht genau was, weil es so ein Disclosure Agreement, irgendwie so eine Verschwiegenheitsklausel gäbe zwischen Terry Sherman und Bigelow. Und deswegen durfte Sherman nicht genau sagen, was da passiert ist. Und im Endeffekt bleibst du als Leser zurück und fragst dich, was, okay, aber wenn das heißt, wie das Buch ist Schwachsinn, manches stimmt, manches nicht, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was stimmt. Das, und da frage ich mich halt so, was ist da passiert? Und die Frage, die du ja auch an Chris Marx während eurer Podcast gerichtet hast, nämlich, ist da wirklich nur Militärisches passiert? Waren das alles Tests oder ist es vielleicht ein Wechselspiel? Ist beides vorhanden, Paranormales und irgendwelche geheimen Militärtests? Also ich habe mich halt gefragt, Chris Marx sagt jetzt so dir auch, es hätten da Versuche mit Remote-Viewern stattgefunden. Und eine Gruppe hätte gesehen, dass unter dem Gelände der Ranch so ein wabenartiges System aus technischen Geräten wäre. Das hat Chris Marx bei dir in der Sendung erzählt. Und das ist genau das, was in dem Buch drin steht, Hunt for the Skinwalker, dass es diese Remote-Viewer-Tests gab. Aber das ist nicht alles. Also Chris Marx hat nur den Teil erzählt, der quasi auf dieses Militärische verweist. Denn es gab insgesamt 4 Gruppen von Remote-Viewern. Und die eine Gruppe aus Nevada, die wurde, glaube ich, von Angela Thompson-Smith kontaktiert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die scheint irgendwie eine Koryphäe zu sein bei den Remote-Viewern. Und die haben gesagt, sie hätten bei der Ranch gesehen, dass es, also die wurden befragt, ob sie was sagen können zu einer Tierverstümmelung. Da wurde irgendwie ein Kalb verstümmelt. Und da hat ein Remote-Viewer gesagt, er würde im Zusammenhang mit dieser Tierverstümmelung eine Roboterdrohne sehen, die interdimensionalen Ursprungs wäre, aber eine Verbindung zum Militär hat. Das hat der gesagt. Und ein anderer Viewer hat gesagt, er würde im Zusammenhang mit der Ranch Flugzeugträger sehen, Soldaten der Navy und einen Humanoiden mit langem Hals und großem Kopf. Das war alles in derselben Passage wie mit diesem unterirdischen, wabenartigen System. Und das, Gott, hat Chris Marx ausgelassen. Und da frage ich mich, was stimmt nicht? Ja, Chris Marx ist dem vielen skeptisch gegenübergestanden. Du hast der Utah UFO Display von Frank Salisbury schon erwähnt. Er hat ja auch gesagt, dass dort eigentlich nie UFO-Sichtungen gab. Zumindest erinnere ich mich da jetzt so dran. Chris Marx nämlich. Was ja auch irgendwie widersprüchlich ist, ja, weil es gibt ja sogar in der Doku oder nie nennenswerte Sichtungen war. Aber es gab ja jetzt unlängst eine Doku, es gibt ja einen neuen Besitzer der Ranch jetzt, wie heißt der? Bretton Fugel? Fugel, genau. Der, und die drehen da, die haben da eine History-Serie gedreht, die haben ein paar Folgen angesehen. Eher eigentlich recht interessant. Und die haben auch so die typischen Dinge, hohe Strahlung und machen auch ein paar interessante Beobachtungen von Objekten fliegen, die, ja, ich mir jetzt nicht auf die Schnelle erklären könnte. Aber interessanterweise, das sagt Chris Marx, naja, gibt's nichts. Also, ich weiß es nicht, ja. Die O'Gormans angeblich hätten Stealth-Fighter-artige Dinge gesehen, die dort, aber kleiner als ein Stealth-Fighter, die dort in der Luft gestanden sind. Aber das ist jetzt auch aus dem Buch von George Knapp, glaube ich. Und okay, da, das ist sowieso irgendwie zu hinterfragen, sehr stark. Also ein völliges Durcheinander, ja, aber irgendwie lustig. Also ich mag es aber sehr. Aber wie du sagst, man hat überhaupt keine Ahnung dann im Endeffekt, was da jetzt Sache ist natürlich. Und das ist wahrscheinlich so gewollt. Ja, aber genau, aber man kommt ja dann an den Punkt, wo man sich fragt, so, oder wo man Thesen aufstellt. Also, ja, ne, was hat es mit der Ranch auf sich? Ich nenne ja auch bei meinen Videos so die eine oder andere These, unabhängig davon, ob ich die selber vertrete. Es gibt Leute, die sagen, dass ja spätestens seit dieses Buch entstanden ist, Hunt for the Skinwalker, das ist so, ja, seltsam, was da alles geschildert wird. Und man muss ja auch ehrlich sagen, außerhalb von unseren Kreisen, also von Menschen, die sich für grenzwissenschaftliche Themen interessieren, da ruft ja so ein Buch nur Kopfschütteln vor. Jetzt haben wir diese ganzen Serien noch, die du angesprochen hast, da denken sich normale Menschen ja, was ist denn das für ein Schwachsinn so? Das denken sich ja die meisten. Ob man damit vielleicht einen Ort diskreditieren möchte, an dem wirklich Paranormales stattfindet. Also es gab ja diese UFO-Sichtungen, wie gesagt, in den 60er, 70er Jahren. Ob das vielleicht eine Begründung wäre, zu sagen, ja, man bringt das in Kontaktschuld mit Unsinn, ja, dass alles unglaubwürdig wird. Oder, also es ist jetzt ein ganz weites Feld, aber das war, glaube ich, auch etwas, was du so angestoßen hast in der Sendung mit Chris Marx, dass es vielleicht eine Wechselwirkung gibt zwischen paranormalen Effekten und Militärtest. Ja, also Stichwort Helmut Lammer, Psychotronik und sowas, dass man irgendwelche elektrischen Gerätschaften hat, die paranormale Effekte verstärken und solche Geschichten. Ja, bitte mal echte UFOs, schreibt Mohnbrötchen. Ja, weil es gab schon dort auch eben offenbar in diesem Tal echte UFOs. Und Moon Dawn schreibt, Marx hatte auch mal gesagt, dass man auf dem Gelände nicht graben dürfte, was jetzt irgendwie mit diesen warmartigen Dingen, die da geviewt wurden, vielleicht zusammenpasst. Aber vielleicht auch einfach nur, weil dort Öl gefunden wurde und es deshalb einfach ein Agreement gibt. Also für alles gibt es ja plausible alternative Erklärung oder für fast alles. Ja, es ist irgendwie sehr interessant für dich. Ja. Ja, aber eben Stichwort UFOs, UFO-Begegnungen. Da hast du, und das ist jetzt das letzte Video, eine wirklich großartig gemachte Doku über den Ruwa-Vorfall. Ja, dankeschön. Der sich ja nicht direkt in Südafrika abgespielt hat, sondern in Botswana, oder? Nein, in Simbabwe. Simbabwe, genau, richtig. Genau. Der sich in Simbabwe abgespielt hat und dort also in so einer Eliteschule quasi. Mhm. Und der ist ja extrem interessant. Ne? Und vielleicht können wir auch auf den jetzt noch ein bisschen eingehen, weil mit dem UFO-Phänomen, ja, diese ganzen Phänomene, von denen wir bisher gesprochen haben, da fließt das halt auch alles ein bisschen zusammen. Also das ist auch irgendwie, kann man sagen, so dieser rote Faden, der dann da durchgeht. Und auch die werden ja dann manchmal unsichtbar. Aber in Ruwa, da gab es also nichts in Richtung Unsichtbarkeit, sondern schildert es doch einmal, was ist dort angeblich, aber sehr gut dokumentiert passiert? Ja, also das Ganze soll im September 1994 passiert sein. Wie gesagt, in Ruwa in Simbabwe. Da gab es diese Schule namens Ariel School. Also Ariel hat nichts irgendwie mit Luft oder so zu tun, sondern ist, glaube ich, Ariel, so wie Ariel. Genau, von dem Engel. Ja, genau. Genau, und ja, da waren an einem Schultag Kinder auf dem Schulhof, also es war irgendwie eine Pause, über 200 Schüler auf dem Schulhof. Die Erwachsenen waren gesamt im Schulgebäude, hatten eine Lehrerkonferenz und die Schüler auf dem Pausenhof wurden von älteren Schülern beaufsichtigt. Ja, also über 200 Kinder auf dem Schulhof und irgendwann fangen einige an, in das Gebäude zu rennen, zum Lehrerzimmer, zu einer Frau, die in einem Kiosk gearbeitet hat und schreien weinend, da draußen wäre gerade ein UFO gelandet. Und neben diesem UFO würden seltsame Menschen rumstehen. Ja, also Riesenchaos. Und wie du schon meintest, es war eine Eliteschule. Also es war typisch postkoloniale Zeit. Es gab schwarzafrikanische Kinder, es gab weiße Kinder. Sie hatten unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Kulturen. Und es war aber doch eine relativ streng geführte Schule. Also dieser Schulleiter Colin Mackey, der hat gesagt, ja, ich glaube nicht an UFOs eigentlich, also das ist so nicht wirklich was mich interessiert, aber was ich weiß, ist, dass die Kinder mich niemals anlügen würden. Also die Kinder, die scheinen nicht nur Respekt vor ihrem Schulleiter gehabt zu haben, sondern den wirklich gefürchtet zu haben. Mhm. Und die haben halt dem auch erzählt, dass da gerade auf dem Pausenhof ein UFO gelandet wäre. Naja, und die Erwachsenen sind natürlich raus, aber die haben da schon nichts mehr gesehen. Und ja, es waren aber halt so viele Kinder, die das erzählt haben, also über 60 Stück. Und die waren auch völlig verstört, also völlig traumatisiert, geweint und alles. Und dann wurde eine Frau telefonisch kontaktiert, das war Cynthia Hind. Das ist eine Südafrikanerin, die hat in Simbabwe gelebt zu dem Zeitpunkt. Und die hat, ich glaube, das UFO Every Journal rausgebracht. Also die hat zum Thema UFOs publiziert und war da, wie gesagt, sehr bekannt. Wurde informiert, dass da gerade was Komisches passiert wäre und hat am selben Tag angefangen, mit den Schülern zu telefonieren. Also sie konnte nicht direkt hinfahren, ich glaube, es war ein Freitag, hat telefoniert mit den Leuten, auch mit den Eltern. Und die Eltern haben gesagt, ja, mein Kind ist völlig verstört nach Hause gekommen, da ist irgendwas passiert. Und dann ist sie nach dem Wochenende persönlich hingefahren zur Area School und hat dann Untersuchungen vor Ort angestellt und hat die Kinder interviewt. Das ist auch auf Video festgehalten. Ich zeige da Standbilder in meiner Doku. In der Videobeschreibung ist, glaube ich, auch ein Link zu den Interviews, dass man sich das alles nochmal richtig anschauen kann. Und ja, die Kinder bestätigen das. Also sie sagen, sie hätten da ein scheibenförmiges Objekt gesehen. Es wäre wohl zuerst so an den Stromleitungen lang geflogen und wäre dann später nochmal aufgetaucht und hinter einem Feld, hinter dem Schulhof gelandet. So, und dann wären da kleine Männchen erschienen. Also die werden auch unterschiedlich beschrieben. Was sie alle gemeinsam haben, die Beschreibungen, ist, dass es humanoide Wesen waren, aber deutlich kleiner als Menschen. Und ja, manche Kinder haben schwarze Haare gesehen, andere nicht. Und ja, dann einige Kinder haben gesagt, dass in der Nähe eine Kolonie war von schwarzafrikanischen Arbeitern, dass da, also Kolonie ist das falsche Wort, aber halt so ein Behausungen standen da. Die haben da gewohnt und einige dachten halt, dass vielleicht irgendwie ein Gärtner oder sowas von diesen Schwarzafrikanern einfach am Pausenhof gestanden hätte. Und dann sind sie näher rangegangen und haben festgestellt, das ist aber keiner von denen. Und ja, also alle blieben dabei, da ist was Seltsames passiert. Die Kinder haben auch Zeichnungen angestellt, die spielen auch eine relativ große Rolle im Video auch. Da zeige ich, ich glaube, 45 Stück, vergleiche die so ein bisschen miteinander. Und ja, Cynthia Hind war nicht die Einzige, die sich mit dem Fall beschäftigt hat, sondern 2-3 Monate später kam John Mack nach Afrika, der wurde auch informiert. John Mack war zum damaligen Zeitpunkt ein Professor an der Harvard-Universität im Bereich Psychiatrie und war spezialisiert auf Kinderpsychiatrie. Und er hat im selben Jahr ein Buch herausgebracht zum Thema Abduktionsphänomen. Jetzt muss man wissen, Mack war damals über 60 Jahre alt, war also ein Wissenschaftler von Weltrang. Ja, also ruhmreich, hatte den Pulitzer-Preis für eine psychoanalytische Autobiografie über Lawrence von Arabien erhalten und war zum damaligen Zeitpunkt mit Bud Hopkins befreundet, ein Künstler und Abduktionsforscher, und ist da irgendwie in Kontakt gekommen mit dem Thema Abduktion. So, und er hat sich halt gedacht, so aus seiner Perspektive Wissenschaftler, Psychiatrie, das wäre eine Krankheit, das wäre eine Form psychischer Störung. Und er fand das super spannend und wollte sich mit den Menschen treffen und wollte eigentlich eine neue Form von psychischer Störung beschreiben und hat dann in den Interviews festgestellt, Moment mal, die Menschen sind nicht krank, das ist keine Störung. Hier liegen keinerlei Anzeichen von Pathologie vor. Das sind keine Lügner, sie haben keine Halluzinationen, da ist irgendwas. Und dann hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat ein Buch geschrieben. Ja, und dieser Mann ist dann halt nach Hoover gereist und hat diese Kinder interviewt. Und auch das ist aufgenommen worden. Leider ist bloß ein kleiner Teil dieser Aufnahmen bisher publiziert. Also ich hatte gelesen, insgesamt 4 Stunden Videomaterial, aber ich glaube, es sind nur so 10 Minuten released worden bisher. Und die Kinder sagen halt dasselbe wie bei Cynthia Hind, so, da ist was gelandet und da waren Wesen. Aber es gibt eine entscheidende Neuerung. Die Kinder sagen nämlich, oder manche, dass sie eine Botschaft erhalten hätten. Sie hätten diese Wesen gesehen, diese riesigen Augen, und die Wesen hätten, ohne dass sich die Münder bewegen oder sowas, zu ihnen gesprochen, also offenbar telepathisch, und hätten ihnen so apokalyptische Weltuntergangsszenarien irgendwie dargelegt, hätten gesagt, ihr müsst auf eure Umwelt achten, ihr geht schlecht mit diesem Planeten um. So, das kam jetzt zum ersten Mal raus bei den Interviews mit John Mack. Dann kurz Zeit später war noch, ich glaube, ein TV-Team aus den Niederlanden vor Ort. Ja, diese Leute haben auch mit den Kindern gesprochen. Und da haben die Kinder dann gesagt, weswegen sie glauben, dass ausgerechnet sie quasi ausgewählt wurden, besucht wurden von diesen Wesen. Moment, jetzt muss ich mir kurz einen Schluck trinken. Ja, so viele Reden macht. Ja, und da haben die Kinder gesagt, also man muss sich ja die Frage stellen, warum haben sie das gesehen? Wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dass sie da irgendwelche, ich will fast sagen, umweltaktivistischen Botschaften mitgeteilt bekommen haben, warum ausgerechnet sie als Kinder und warum sind die Wesen nicht vor dem Weißen Haus gelandet oder so? Und die Kinder haben gesagt, naja, wir glauben, wir wurden ausgewählt, wir fühlen uns privilegiert, weil wir Kinder sind und noch Zeit haben, die Katastrophe abzuwenden. So, das war ihre Logik. So sage ich erstmal ganz wertungsfrei. Das haben sie dieser Reporterin gesagt. Und es ist eine interessante und sehr nachvollziehbare Logik. Also, ja. Ja, also kann man nachvollziehen. Ja. Kann man auch verbinden mit anderen Fällen, oder spekulieren, vielleicht gab es ja schon Kontakt mit Politikern, hochrangigen Repräsentanten und die Wesen waren der Meinung, da passiert nichts. Okay, dann wenden wir uns halt direkt an die normalen Menschen, in Anführungszeichen. Aber kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, das haben die Kinder dieser Reporterin gesagt. Und die letzte bedeutende Nachuntersuchung geschah dann durch Michael Hesemann, einem deutschen UFO-Forscher, der beschäftigt sich heute, glaube ich, nur noch so mit theologischen Fragen, hat damit nicht mehr so viel am Hut. Der ist 3 Jahre nach dem Ruwer-Vorfall auch vor Ort gewesen, hat mit den Kindern, die dann noch an der Schule waren, es waren ja einige schon abgegangen, nochmal gesprochen und die haben es immer noch bestätigt. Er hat teilweise auch eigene Zeichnungen angefertigt bekommen, die sich mit den ersten gedeckt haben. Und er konnte ausmachen, dass es 35 Kinder gab, mit denen er selber gesprochen hat, die mindestens ein Wesen gesehen haben. Also mindestens eins. Und von diesen 35 haben manche auch mehrere gesehen. So, das stand für ihn fest. Und was ich sehr schade finde, er hat 2 sehr gute Artikel zu diesem Vorfall geschrieben und meinte, er hätte auch Videointerviews geführt und würde eine Doku planen. Das war im Jahr 1997, aber offenbar ist da nichts passiert. Also falls Michael Hesemann hier das mal hören sollte, würde mich sehr interessieren, wenn er das doch noch veröffentlichen würde. Ja, und schreibt auch ganz richtig, also dass auch im Erwachsenenalter diese Kinder noch einmal interviewt wurden. Und eigentlich da jetzt keine Diskrepanzen zu dem, was sie als Kinder erzählt haben, festgestellt werden konnte. Also man hat sie also nicht ertappt beim Flunkern. Wobei, es kann auch einfach sein, dass man sich nicht mehr so genau erinnert, dass sich auch eine Erinnerung ändert, aber konnte man nichts feststellen. Krabbe schreibt, Männchen, das waren Greys. Also, so wie diese, die werden ja recht unterschiedlich beschrieben, teilweise auch mit so langen Haaren und manche beschreiben sie auch also mit schwarzer Hautfarbe, also jetzt keine Afrikaner, aber also wie typische Greys kommt mir die Beschreibung nicht vor oder täuscht mich da meine Erinnerung? Nee, also ich habe jetzt bewusst nicht Greys gesagt, weil ich halt versuche, einen relativ wertneutralen Begriff zu nennen. Wenn ich jetzt sage Wesen, ist das okay. Wenn ich jetzt sage Greys, dann denkt jeder halt, der die Sendung anhört, das waren die typischen kleinen Greys. Ich meine, es gibt ja die Zeichnungen der Kinder, die zeige ich in dem Video und dann kann ja jeder selber schauen, was sie so dargestellt haben. Es ist richtig, manche Kinder haben diese Wesen mit Haaren dargestellt, andere nicht. Die Hautfarbe, die wurde, glaube ich, gar nicht so genau beschrieben. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, Erinnerung, also dass sie, ja, schwarze Haut, ja, weiß es jetzt ja, auch aber, nicht mehr, aber. Ja, auch so ein Anzug sollen die, glaube ich, getragen haben. Das Entscheidende ist aber, also wer meint hier Widersprüche auszumachen und dass deswegen dieser gesamte Vorfall ad absurdum geführt wurde, das ist nicht so, weil man natürlich im Hinterkopf behalten muss, erstens, es waren Kinder, die haben verschiedene kulturelle Hintergründe gehabt. Ich sage in dieser Doku auch, es gab da zum Beispiel schwarzafrikanische Kinder, die haben das Wesen gesehen und für die war das ein Wesen aus der eigenen Mythologie, nämlich der Tokolosche, so ein kleiner Kobold, der quasi Kinder holt, wenn die unartig sind. Das haben die, diese Geschichte haben die vorher von ihren Eltern erzählt bekommen und die dachten halt beim Anblick der Wesen, das wäre Tokolosche. Also es war nicht so, dass alle irgendwie die Vorstellung hatten, das wären jetzt Außerirdische. Ne? Es hat halt, die Kinder haben es innerhalb ihres eigenen kulturellen Bezugsrahmens interpretiert. Und also dieses Objekt, das da gelandet hat, das hat ja, glaube ich, auch Spuren hinterlassen, oder? Nee, es hat nicht direkt Spuren hinterlassen, als Cynthia Hinn vor Ort war. Ihr wurde die Landestelle gezeigt und dort sollen wohl ziemlich viele tote Ameisen gelegen haben. Mhm, und also genau, aber der Schulleiter hat klargestellt, dass es halt damals auch eine Dürrewelle gab und dass die Tiere auch deswegen irgendwie hätten verenden können. Also es war nicht ganz klar, aber so richtig physische Spuren, dass da irgendwie Abdrücke oder sowas am Boden waren, das gab es nicht. Und eines dieser Wesen saß dann ja auch so auf diesem Objekt, ne? Genau. Also eines. Das ist auch so ein komisches Bild, ne? Also der sitzt da oben und also, weißt du, das ist so etwas, was mir hängen geblieben ist. Warum macht er das? Ja, völlig sinnlos, da jetzt zu spekulieren. Aus irgendeinem Grund kommt mir das komisch vor. Ich weiß nicht warum. Das sieht da gibt es viele Sachen, die einem komisch vorkommen. Ja, natürlich. Bei dem Fall. Das Ganze ist ja völlig irres Ding, ja, natürlich, abgesehen davon. Ja, also genau. Also wichtig ist ja bloß zu wissen, die Kinder hatten unterschiedliche Hintergründe und der Schulhof war riesig und die hatten natürlich auch unterschiedliche Positionen zu dem, was sie gesehen haben. Also die, dass was auch immer da gelandet ist, soll hinter einem Feld gelandet sein. Wenn ein Kind vielleicht weiter weg stand und nicht groß genug war, dann konnte es halt vielleicht bloß sehen, wie da ein Objekt ist und obendrauf was sitzt. Soll ja auch ein Wesen durch das Feld gerannt sein. Und das fand ich zum Beispiel super spannend, das wurde Michael Hesemann erzählt, dass Wesen durch das Feld gerannt sind. Und ich glaube, einer der Zeugen im Erwachsenenalter hat das auch auf YouTube in einem Interview nochmal wiederholt. Und das sah so ein bisschen aus, als wenn das in Zeitlupe gerannt ist und teilweise fast schon gesprungen ist von einem Ort zum anderen. Ja. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, jetzt auch gerade nochmal mit Bezug vielleicht zu Unsichtbarkeitstechnik, Kamille und so, also ich habe mir innerlich das Bild ausgemalt, so wie ein Videospiel, wo die Framerate einbricht. Wenn das wirklich eine Projektion ist und die Bildwiederholungsrate quasi irgendwie einbricht kurze Zeit, dann hat man genau diesen Effekt. Dass es so aussieht, als wenn da so ein bisschen was springt und sich langsamer bewegt. Aber es ist jetzt reine Spekulation. Es soll auch nicht heißen, dass ich das so interpretiere. Aber kam mir so in den Sinn, als ich das nochmal gelesen hatte. Ja, es schreibt auch jemand, also Mondbeute schreibt auch, sie sollen sich auch gleitend fortbewegt haben und so. Ja, ich glaube, das spricht ja eben auf das an. Und natürlich auch sehr spannend, aber passt zu sehr vielen anderen ähnlichen Fällen. Diese Warnungen vor einer großen klimatischen und überhaupt Erdveränderungen. Ja, es passt nicht nur überraschend gut zu anderen Fällen, sondern ja auch überraschend gut in die aktuelle Zeit. Und ich wundere mich halt, dieser Fall, aus meiner Sicht ist es eigentlich schon nötig, den noch viel intensiver zu behandeln. Also es gibt bis heute kein eigenes Buch über den Fall und keine professionell produzierte Dokumentation. Also irgendwie Netflix oder sonst was gibt es bisher nicht. Und ich verstehe nicht, warum, weil eigentlich gerade unter den aktuellen Bedingungen... Ja, weil sie auf dich wartet. Schön wär's, ja. Ja, es hat auch jemand vorgeschlagen, mit Sicherheit. Also du solltest Dokus machen, ja. Ich mach doch Dokus. Ja, richtig, Entschuldigung. Aber ich meine jetzt... Du solltest viel mehr Budget haben, um diese Dokus zu machen und nicht auf Stockbilder angewiesen sein, sondern selbst hinreisen können und so weiter. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre mein großer Traum, also durch Nordamerika, durch die Wälder zu stapfen, so vielleicht Bigfoot zu suchen. Aber kostet ja alles. Zu hoffen, dass du ihn nicht findest. Ja, wenn er unsichtbar ist, dann nicht. Nee. Ja, gibt ja auch unangenehme Begegnungen. Ja, also diese ganzen Warnungen vor dem Klimawandel, die auch Illobrand von Ludwiger in seinem IGA-Band Nummer 3 sehr, sehr, sehr stark thematisiert. Und die für mich, ich weiß nicht genau, wie die ins Bild passen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ja, es ist eigentlich ja völlig plausibel, wenn die Erde wirklich vor so einem großen Klimaumbruch steht. Jetzt will ich gar nicht darauf eingehen, was das alles für Ursachen hat oder haben könnte, dann wäre es ja irgendwie plausibel, dass dann manche da draußen, so sie existieren, uns warnen wollen. Das, ja. Aber irgendwo ist es auch komisch, weil, ja, es sind so viele verschiedene Warnungen, so viele verschiedene Wesen. Irgendwie so ganz mache ich mir da keinen Reim draus, aber muss ich ja nicht, ja. Aber wenn sie uns warnen wollen, also wenn ihnen wirklich daran gelegen ist, dass wir den Planeten nicht zerstören, also vielleicht geht es ihnen auch nur um den Planeten und die Menschheit ist denen egal, weiß man ja nicht. Warum geschieht das alles so subtil? Also für mich schwingt da immer so ein bisschen mit, dass man moralische Werte der Menschen irgendwie projiziert auf fremde Intelligenzen so ein bisschen. Also dieser Gedankengang, die Außerirdischen warnen uns, aber sie dürfen sich nicht offen zeigen, weil wir müssen diesen Zustand der Erkenntnis selber erreichen. Aber warum? Warum? Also warum? Warum zeigen die sich nicht und sagen uns ganz offen, Leute, ihr macht da großen Bullshit, passt auf euren Planeten auf. Also was spricht dagegen, dass sie das offen machen? Wie gesagt, man kann für alles ein Szenario sich ausdenken. Also vielleicht würden wir dann mit Trotz reagieren, global. Von denen lassen wir uns nichts sagen. Außerirdische raus. Ja, vielleicht. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was bei Guffy im Buch diskutiert wurde, Camilio. Diese Begründung, warum die Enthüllungen über außerirdische Lebensformen nur so nach und nach passieren, nicht auf einmal, weil man die Menschheit vorbereiten müsste. Und ich frage mich immer, ist das wirklich so? Also wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, das interessiert die alle gar nicht. Da habe ich den Eindruck, wenn die erfahren würden aus den Nachrichten, da ist jetzt irgendwie gerade ein riesiges UFO gelandet und die intergalaktische Botschaft irgendwie hat sich aufgestellt oder so, die würden trotzdem am nächsten Tag ganz normal ihrem Job nachgehen und so. Also ist es, ob das wirklich so ist, dass unsere Zivilisation zusammenbrechen und Menschen gehen nicht mehr zur Arbeit und die Kirche hat riesige Probleme, weil da plötzlich eine andere Instanz noch das da ist? Das glaube ich ist nicht mehr so. Aber wie gesagt, warum Sie sich jetzt nicht da hinstellen und uns ganz offen warnen, könnte damit zusammenhängen, dass Sie dann das Gegenteil damit erreichen würden. Vielleicht haben Sie das schon simuliert und projiziert und sind drauf gekommen, ne, mach mal, können wir so nicht machen. Vielleicht gibt es auch ein Gesetz dagegen. Gesetz, aber dann ja. Sind wir bei Star Trek und ja. Also was ich mir noch erklären könnte, ist, dass wenn wir den Zustand nicht aus uns selbst heraus erreichen, dass er dann instabil ist. Also wenn wir ihn selber entwickeln, quasi zu dieser Erkenntnis kommen, dass das eine bessere Basis ist, als wenn wir direkt dahin geführt werden. Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Ja. Dass wir eben selbst, das ist ja die These von manchen, quasi, wir müssen das aus uns selbst heraus erkennen und dann, selbst dann werden wir ja drüber streiten endlos, so wie wir über alles streiten. Es ist ja nicht mehr, es ist über nichts mehr möglich, irgendeinen Konsens herzustellen. Das Leider. Ist auch eine Situation, die mir gerade auch in der aktuellen Situation extrem nervt. Ja, es wird in jede Richtung, ich sage jetzt die Reizwörter wirklich nicht, in jede Richtung nur dogmatisch argumentiert. Und so sind wir irgendwie, das finde ich so bescheuert. Und vor allem auf keinen Fall ein Konsens. Also da prallen dann sofort die Egos aufeinander. Niemand würde dann jemals zugeben, dass er sich vielleicht doch geirrt haben könnte. Da erfindet er dann vielleicht wirklich noch irgendwelche komplett absurden Argumente für seinen Standpunkt. Und im Extremfall fängt er halt zum Lügen an oder irgendwelche Dinge zu. Es ist, und auch in dem Fall wäre es natürlich so. Ne? Also, aber ja, wir werden es jetzt eh nicht lösen, aber das ist natürlich. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, meiner Meinung nach, es ist mir schon in den 90ern aufgefallen, als ich mich da begonnen habe, damit zu beschäftigen, sehr, sehr viele Fälle, wo also die Außerirdischen uns dann vor dem Untergang der Welt warnen, vor einer Klimakatastrophe. Und ja, das finde ich sehr interessant. Wer immer da jetzt dann auch dahinter steht, das weiß man natürlich nicht. Weißt du, was mega spannend ist in dem Zusammenhang? Du hattest jetzt erwähnt, dass du ja kürzlich mit Illebrand von Ludwiger gesprochen hast. Und der hat ja diesen einen Fall erwähnt, der sich in New York zugetragen haben soll. 1989, als Linda Corteil heißt sie, glaube ich, aus ihrem Schlafzimmer nachts ja förmlich hinausgetragen worden sein soll von kleinen Grace und in eine Art Raumschiff gebracht wurde. Und das Ganze wurde beobachtet von der Brooklyn Bridge. Ja, unter also anderem wirklich in, das ist ja direkt, da fährt man dann nach Manhattan rüber. Also wirklich extrem dicht besiedelt und so weiter. Ne? Genau, genau. Und unter den Beobachtern, das hat ja der Forscher Bud Hopkins, der hat sich mit dem Fall beschäftigt, und der will herausgefunden haben, dass unter den Beobachtern halt auch ein hochrangiger Politiker war. Mhm. Nämlich der damalige UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar oder so heißt er. De Cuellar, ja. Genau. Und das hat er nennt diesen Namen nicht in seinem Buch. Er will von den Bodyguards von diesem Diplomaten irgendwie kontaktiert worden sein. Und die hätten das alles geschildert, dass sie das erlebt haben. Also ich selber, habe ich dir ja schon gesagt, war eigentlich immer skeptisch bei diesem Vorfall. Und es hat mich doch ein bisschen verwundert, dass Illebrand von Ludwiger den als so authentisch erachtet und als so wichtig. Und dass er leider nicht über diesen Zeugen sprechen wollte, den er da insgeheim noch hat, der das alles irgendwie ja noch authentischer macht. Aber wie dem auch sei, ich sage ja, das mich jetzt hat bloß, das auch extrem verwundert, weil für mich ist das ein Hollywood-Film, der da abgespielt wurde. Ich kenne es. Ist er nicht rausgerückt damit und vor allem gut, dann hat ihm halt das irgendwer gesagt. Auch das kann er ja dann nicht beweisen, selbst wenn er jetzt den Namen genannt hat. Ja, mir jetzt auch erstaunt. Ja, und diese Frau Linda Corteil, ich glaube, die wird ja in der Geschichte Napolitano oder so genannt, die ist ja auch ausgebildete Schauspielerin. Ich meine, das ist natürlich nicht per se dann alles unglaubwürdig, aber es ist schon mal ein Umstand, der so ein bisschen aufhorchen lässt. Aber ich habe es jetzt erzählt, weil die Bodyguards von dem Diplomaten Bud Hopkins erzählt haben, sie hätten sich irgendwann erinnert, dass auch sie entführt wurden. Also mit dem Generalsekretär an Bord eines Schiffes waren. Und dort wurde denen ein toter Fisch gezeigt, ja, mit der Mahnung, schaut, was ihr angerichtet habt. Also offenbar auch schon im Jahre 89. Ja, alles natürlich unter Vorbehalt jetzt, ob das so passiert ist, aber so wird es geschildert bei Hopkins, dass diesem hochrangigen Politiker, dem damaligen UN-Generalsekretär, schon gesagt wurde, Leute, ihr seid verantwortlich für Meeressterben, also passt mal ein bisschen auf. Ja, ich glaube auch davor gab es schon solche Fälle. Also ich glaube auch schon in den 70er und 60er Jahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem ersten berühmten Fall mit diesem Ehepaar, Betty und Barney Hill? Betty und Barney Hill, genau. Er ist sowieso schon mal ein interessantes Ehepaar, weil für die damalige Zeit eine Weiße und ein African-American, die heiraten, ist ja schon mal bemerkenswert im positiven Sinne. Und ich glaube sogar, dass die schon solche Dinge, glaube ich, weiß ich aber nicht genau. Jedenfalls geht weit zurück, auf jeden Fall bis in die 80er Jahre, auf jeden Fall. Und es ist halt eines dieser seltsamen Details, den man halt, weiß nicht, wolltest du noch dazu sagen? Nee, ich hatte das mit dem Vorfall von New York jetzt bloß ausgeführt, im Zusammenhang mit dem Hoover-Vorfall, wegen dieser entscheidenden Frage, so warum wurden Kinder ausgewählt, ne? Also genau, das ist vielleicht tatsächlich. In dem Fall hat man den UNO-Generalsekretär ausgewählt. Das würde dann für viele eher ins Schema passen. Aber es hat vielleicht nicht gefruchtet und dann, das war ja kurz ein, zwei Jahre danach, dann hat man halt es mit Kindern versucht, vielleicht. Genau, genau. Was weiß ich. Heute ja nicht für plausibel, aber ja. Ich finde es sehr interessant, die Frage, die John Mack zu diesem Ruber-Vorfall stellt, nämlich, ihn hat er am meisten interessiert, was sie unter Anführungszeichen mit uns machen oder was diese Begegnungen auch mit uns machen. Genau, das ist mit der Hauptunterschied zwischen John Mack und anderen UFO- und Abduktionsforschern. John Mack interessiert sich gar nicht so sehr für die Frage, was sind diese Entitäten? Also was ist das qualitativ so? Sind das Außerirdische oder was oder woher kommen die? Sondern er fragt sich, was machen die mit uns? Welche Erkenntnisse gewinnen wir? Ist das ein transformativer Prozess, der hier mit der Menschheit passiert? Also hat die Entführung selber irgendwie eine Aufgabe? Also macht die irgendwas mit uns? Das fragt er sich halt. Und das unterscheidet seine Bücher auch ganz massiv von anderen. Und ich finde das sehr spannend, die Frage auf jeden Fall. Und es gab ja bei Ruber auch den Vorfall, dass Mac, der damals ja schon ein bekannter Umwelt- und Friedensaktivist war, dass der seine eigenen Wertvorstellungen auf die Kinder projiziert hat bei den Interviews, ne? Dass die halt anfangen von Umweltkatastrophen zu reden, weil das Macs eigene Befürchtungen waren. Ich selber kann sagen, ich habe die Interviews, die veröffentlichten, in voller Länge gesehen und sehe da keinerlei Beeinflussung in der Richtung. Aber diese Kritik gibt's halt. Ja, es gab unglaubliche Kritik und leider ist er ja dann 98, 99 in London verstorben. Ne? Ja, wurde überfahren. Er wurde überfahren. Ja, kann einem leicht passieren in London. Wir haben auch schon ein paar Mal fast passiert. Das ist wirklich, tückisch. Ja. Ja. Weil die Autos halt dann von der falschen Seite kommen. Daher, halt schwierig jetzt. Aber ja, dieses, was das mit uns macht und eine seiner Thesen war ja auch, dass das irgendwie so ein Trigger für spirituelle Entwicklung sei. Das finde ich sind sehr interessante Ansätze. Ja, durchaus. Also ich meine, das ist natürlich eine große Frage, ob die Menschheit als Kollektiv in der Entwicklung vorangebracht wird durch diese Erfahrung. Ich weiß es nicht. Also da deckt sich ganz viel. Ich muss offen sagen, meine Lieblingsforscher in dem Bereich sind John Mack und Jacques Vallée. Und da deckt sich irgendwie einiges auch mit den Ansichten von Jacques Vallée, der ja auch immer den Eindruck hat, es handelt sich bei diesen Phänomenen nicht um ja, Aliens, die in ihrem Raumschiff irgendwie den Raum durchqueren, von anderen Planeten kommen, sondern es ist halt irgendeine Intelligenz, die sich teilweise auch unseren aktuellen kulturellen Entwicklungsstand anpasst. Und deswegen haben wir früher teilweise wirklich richtige Schiffe gesehen mit Segeln am Himmel, ja, als UFOs. Und dann irgendwann kamen plötzlich die Untertassen und dann die Dreiecke und so, dass sich das verändert. Und ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist das alles auch wirklich bloß ein Anstoß für einen Prozess, uns irgendwie geistig weiterzuentwickeln, zu öffnen für neue Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist ein Teil davon genau das. Und andere Dinge, die ihm da Huckepack drauf schwimmen. Ja, jemand schreibt, Mondbrötchen schreibt, dann wäre es doch effektiver, die Greys würden über TV manipulieren, als Leute zu entführen. Wer sagt, dass sie das nicht tun, oder? Ja. Tarek, hat der Gast den neuen Film von Stephen Greer gesehen, The Cosmic Hoax, ein Exposé, den er letztens for free ins Netz gestellt hat und wo er gegen die TTSA und Tom DeLonge und Louis Alessandro schießt? Nein, den habe ich nicht gesehen. Das finde ich, ist interessant, ja. Also, was wird da geschossen? Also Tom DeLonge ist ja dieses To the Stars Academy und so, ne? Ja, im Prinzip halt die Kritik, dass die diesen Threat so betonen, weil es halt irgendwie, salopp gesagt, soweit ich mich erinnere, um die Umsätze der, man sucht halt einen neuen Feind. Er bringt auch immer wieder diese Sekretärin von Braun ins Spiel, die von ihm ja gesagt bekommen haben soll, dass da zuerst, also dass einfach eine Reihe von Threat-Szenarien entwickelt werden, darunter auch der internationale Terrorismus und dann eben Kometen, also beziehungsweise Meteoriten oder irgendwelche Gesteinsbrocken, die uns halt auf den Kopf fallen könnten und die wir vielleicht ablenken müssen oder vielleicht sogar auch Kometen. Und dann zuletzt eben die Alien-Karte, der Alien-Option. Und er sagt auch, dass das alles eine Lüge sei. Okay. Und also rund um das argumentiert er eben, ich habe den Film recht interessant gefunden, ja. Also, ja. Dann kommt er auf meine Liste. Ist auf jeden Fall anzuschauen, ist auch gratis im Netz. Das finde ich auch heute eben sehr zugute. Also das ist nämlich sehr professionell gemacht, dennoch, ja. Natürlich, Stephen Greer ist eine schillernde Persönlichkeit, aber auf der anderen Seite, also ich war damals live dabei, also zumindest per Stream, also da in New York, in Washington, im Press Club, diese Disclosure-Konferenz, die erste abgehalten hat, und das war schon ein Meilenstein. Also, ja. Ja, und sollte ich da jetzt Fragen übersehen haben, dann bitte einfach über Skype anrufen. Ja, und die Fragen selbst stellen. Wann kriegt man schon die Gelegenheit, Maximilian Wurm selbst zu sprechen? Vielleicht ja öfters noch. Wer weiß, wie viele Mitternachtsgedanken noch folgen. Ja, ich hoffe noch einige, auf jeden Fall. Ich hoffe ja, auch, ja. Ist doch eine schöne Serie, oder? Ja. Also wie gesagt, John Mack, äußerst interessante Figur in dem Ganzen. Tragisches Ende und der Ruber-Vorfall. Ja, sicher einer der interessantesten Fälle. Ja. Was da dann wirklich dahinter ist, ist wirklich eine gute Frage. Also es gibt auch da so viele Dinge, ja, also wie diese Zeitlupe laufen, die, also ja, man, ja, eine Kuriosität, eine weitere. Wenn was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass der auch eine Vorgeschichte hat. Also auch die beiden Tage davor sind ja schon Dinge passiert. Diverse Zeugen haben in vielen Teilen vom südlichen Afrika Sachen gesehen am Himmel. Und auch die Kinder selber haben teilweise am Tag vor der Sichtung... Wir haben einen Anruf übrigens, gell, sag ich dir nur. Ja, aber sprich einmal fertig und dann nehmen wir ihn rein. Also genau, Hörer, also ein bisschen dranbleiben. Manche Kinder haben auch am Tag vor dem eigentlichen Ruber-Vorfall schon zigarrenförmige Objekte am Himmel gesehen. Also ja, auf jeden Fall hochspannend. Ja. So. Okay. Hallo, du bist on air. Hallo? Hallo? Ja, wir hören dich. Hörst du uns auch? Ah, ich höre so. Ja, was hast du für eine Frage? Ach, ich wollte eigentlich wollte ich nur mal mit den Max dazu beglückwünschen, dass er einen hervorragenden YouTube-Kanal hat. Vielen Dank, das freut mich. Okay. Sonst noch was? Eine Frage auch? Eine konkrete Frage wäre mal, ich finde, dass es... Kann es sein, dass dein Player eingeschalten ist? Dann drück mal auf Stopp, weil irgendwie du hörst immer auf zwischen... Stell einfach die Frage. Ja, hallo? Ja, so müsste es funktionieren jetzt. Also ich sag mal so, das Ganze wird eigentlich, der ganze Themenkomplex ist ja mega komplex. Ja, das ist so. Ich sehe weiß, ich finde, dass die Leute eigentlich zu wenig spekulieren. Und ich frage mich, warum spekuliert ihr? Also dem Hörer, er bricht dann dazwischen immer wieder weg, dem Hörer wird zu wenig spekuliert, Max. Man sollte mehr spekulieren. Mutiger sein vielleicht sogar. Und welche waghalsigen Theorien in die Welt werfen. Und schauen, was daraus wird. Na, was sagst du dazu, Max? Also ich sag immer, also ich halte mich bei meinen YouTube-Videos ja auch wirklich bewusst mit Spekulieren zurück. Außer ich habe wirklich, sage ich mal, ein gewisses Fundament, auf dem ich aufbauen kann, wo ich sagen kann, das ist meine Meinung und die ergibt sich so und so. Wenn ich das nicht habe, dann mache ich das insbesondere bei YouTube natürlich nicht, weil ich die Zuschauer auch nicht anleiten möchte, in eine bestimmte Richtung zu folgen. Also es ist natürlich ein Mystery-Kanal und ich möchte auch nicht dem Vorwurf ausgesetzt sein, alles zu mystifizieren und deswegen mit Spekulieren halte ich mich zurück. Jetzt in dem Fall konkret bei der heutigen Sendung wüsste ich jetzt nicht genau, in welche Richtung oder bei welchem Fall wir spekulieren sollten. Ich meine, bei dem Fall Ruwer, klar, da ist jetzt die Frage, fand das alles so statt? War das, das ist ja auch eine These, die kommt immer wieder, war es ein Militärtest? Ja, weil was soll man da ausgerechnet irgendwie im hintersten Winkel von Simbabwe irgendwie an Kindern irgendwie, warum sollten da Außerirdische landen und die Botschaft haben? Ich weiß es nicht. Ne? Und das ist halt ein Satz, im Grunde genommen würde ich ihn immer wiederholen, ich weiß es nicht und kann dazu dann nicht mehr sagen. Ja, so ist es halt. Die Frage, die ging auch eigentlich, Entschuldigung, mehr in die Richtung, warum das Gesamt, in diesem gesamten Themenkomplex, ich sag mal, dieses UFO-Thema, dieses Foghorn-Horn-Thema, alles, was im Endeffekt sich da so drumrum ist Skinwalker Ranch, also ich finde, auch gerade in der Wissenschaft, also ich komme aus dem wissenschaftlichen Bereich und ich weiß, dass das Kollegen, ja, die sitzen abends zusammen und spekulieren Themen. Ja, und manchmal kommt da einfach halt dann auch dieser, ich sag mal, ich nenne es mal dieser Albert Einstein-Effekt und sagt, ach, gibt's nicht. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Wenn ihr wisst, was ich meine, so. Also ja, also nicht, du meinst das generell. Entschuldigung, Max, sag du. Nee, also ich habe so verstanden, jetzt es ging jetzt gar nicht darum, dass wir in der Sendung zu wenig spekulieren, sondern allgemein die Menschheit sich nicht offen genug zeigt bei diesen Themen und einfach mal den Mut hat, irgendwie Gedanken auszutauschen. Naja, also gerade in der Wissenschaft ist es ja so, dass also die Wissenschaftsgemeinde teilweise schon sehr, also die fallen dann schon gleich einmal übereinander her. Ja? Und ich meine, das Wesen der Wissenschaft ist halt auch, dass man muss das halt irgendwie regulieren. Es ist so, man kommt ja nicht weiter, wenn dann jeder mit irgendwelchen haarsträubenden Spekulationen daherkommt, die er allesamt nicht belegen kann. Und dann geht es in tausende verschiedene Richtungen. Auf der anderen Seite, ich glaube, was du meinst, Anrufer, ist es einfach so, dass ohne Spekulation es natürlich auch nicht geht. Ja? Und in der Wissenschaft dann halt der Maulkorb vielleicht jetzt schon doch ein bisschen zu eng sitzt. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Ich habe auch 9 Jahre auf einem Institut gearbeitet und dort kam es mir dann schon immer wieder so vor, ja, also dass man sich kaum irgendwie vorwagt und alles muss durch 20 Referenzen abgesichert sein und dann darf man so ein bisschen was Neues in der Paper bringen und wenn man da auch nur ein wenig zu viel hat, dann kriegt man schon wieder extreme Kritik und fällt dann bei den Reviews und so weiter und bei den Peer Reviews durch und so. Also das ist ein Problem aber es ist halt auch nicht so einfach zu lösen, wie man denkt. Und ja, in unserem Bereich hier, also ich habe überhaupt kein Problem zu spekulieren. Ja, und ich nehme an, jetzt du magst auch nicht. Ich meine, man muss das halt klar kennzeichnen. So, das ist jetzt ein Gedanke, den ich so habe und dann finde ich, das sollte man das auf jeden Fall äußern. Weil sonst bleibt das Ganze natürlich auch irgendwie stehen und dann versteift man sich auf bestimmte Ideen und wenn man da nicht weiterkommt, dann kommt man wieder in diese vorher beschriebenen Mechanismen, wo man dann immer krampfhafter versucht, seinen Standpunkt zu verteidigen. Ist das nicht eigentlich eine vertane Chance? Ich sag mal, ich nenne das jetzt mal für diese, ich sag mal, diese Untergrundwissenschaftler, ja, also auch zum Beispiel, ich sag mal, also Max ist ja wirklich sehr advanced, was er da tut, ja, also er hebt sich ja wirklich sehr aus diesem ganzen Bereich ab. Ich meine, es sind ja wirklich schon, ich sag mal, wirklich gute Dokus, die er da macht. Dankeschön. Aber ist es dann nicht auf der anderen Seite auch so, dass die da eine Chance vertan wird, ja, diese Spekulation irgendwie in die Welt zu bringen, gerade über so Kanäle wie YouTube oder auch Crop FM. Ja, ja, also ich sage mal so, für Crop FM wär doch mal so ein Spekulationsnachmittag, ne? Wäre doch mal eine tolle, wo man sagt, okay, wir haben 3-4 Leute und wir spekulieren uns mal so richtig hier runter und rüber. Und ich finde, das fehlt. Also alle, die sind alle so, ich sag mal, so zurückhaltend, ja, bloß nicht zu viel sagen. Ja, wo ich doch gerade, sag mal, bei YouTube oder bei irgendwelchen anderen Kanälen, hat man noch die Chance zu spekulieren, ja, und verliert nicht sofort seinen Beruf, ne? Oder wird aus der Uni geworfen. Ja. Ich kriege jetzt nur Meldungen über den Chat, dass da offenbar Tonprobleme sind. Das finde ich aber interessant, weil also bei mir ist alles im grünen Bereich. Also ich kann jetzt von mir dann nichts feststellen, warum da jetzt kein Ton mehr zu hören sein soll. Tut mir leid. Ich habe ihn nicht abgestellt. Ich höre euch auch beide. Ja, na, also manche hören auch was, manche nicht. Das weiß ich nicht. Das muss dann der Streaming-Server. Hat da Probleme, wie ich hoffe, geht wieder alles gut. Okay, ja. Das war jetzt zu heikel, da will irgendjemand nicht, dass wir spekulieren. Stoppen. Es ist so. Kaum fangen wir zu spekulieren, dann kriegt man. Ja, da geht's schon los. Tarek, alles wieder gut, ja, keine Ahnung, ich hab nichts verändert. Aber okay. Ja, also ich war jetzt auch ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen, aber. Ich verstehe schon, was ich meine, glaube ich, ne? Ja, also. Spekulation, glaube ich, gehört zu dem Ganzen dazu und es ist halt sehr oft auch der Neid zwischen den Leuten, dass irgendwer anderer vielleicht auf was draufkommen könnte, auf das man noch nicht gedacht hatte und dann vielleicht so eine ganz normale Reaktion hat, oh nein, das kann nicht stimmen, weil sonst wäre es mir ja auch schon aufgefallen. Ne? Ich glaube, dass da Egos ganz eine große Rolle spielen, ja, und dann vielleicht auch andere Mechanismen der Informationskontrolle. Kann das denn auch vielleicht sein, dass es daran liegt, dass man Angst hat, dass eventuell durch die Spekulation, ich sag mal, jemand anderen etwas einfällt, wo man selber nicht drauf gekommen wäre? Auch speziell in der Wissenschaft jetzt. Ja. Ja, habe ich ja gemeint. Also man hat da irgendwie so fast Angst, dass jemand auf was kommen könnte, dass einem eben selbst nicht eingefallen ist. Ja. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Interessante Anregung und in die Richtung möchte ich jetzt eh noch ein bisschen gehen beim restlichen Gespräch, Max, das wir da. Mhm. Nämlich Spekulation ist natürlich sehr wichtig, ja. Aber eben auch, ja, kritisches Denken ist auch wichtig, ja. Also, Und ich glaube, dass du da eine sehr gute Balance findest und dass das nicht vielen gelingt, das muss ich auch sagen. Danke. Was ich von vorher, da war noch ein recht interessantes Kommentar, jetzt ganz an den Anfang der Sendung, der Fall mit Damien, der hat jemanden an den Benevitz erinnert, den Benevitz-Fall, falls dir der was sagt. Sagt mir jetzt gerade nichts. Okay, das war Ende der 80er Jahre, da war auch ein Forscher namens Moore drin verwickelt und da kam also wirklich raus, dass da jemand vom AFOSI-Geheimdienst, da gibt es auch eine Figur, die in diesem Stephen Greer-Film, du wirst ihn sehen, mir fällt da jetzt nicht ein, eine unglaubliche Figur, also ein AFOSI-Desinformant und die haben den die haben dem irgendwelche Signale dann reingebeamt, die haben irgendwelche Wracks in die Wüste gelegt und sind mit dem Hubschrauber drüber geflogen und haben gesagt, das sind abgestürzte Raumschiffe, haben ihm das gezeigt. Also der ist denen zum Beispiel auf die Schliche gekommen, die haben dort offenbar experimentiert mit Satelliten per Laser vom Boden aufs umzuprogrammieren. Und der hat das also gesehen, der hatte da spezielles elektronisches Equipment, der hatte auch eine Elektronikfirma und also so genau kann ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern und hat dann ein paar Signale aufgefangen und hat dann also dieses Militär da irgendwie drauf aufmerksam gemacht, hier, da passieren irgendwie komische Sachen bei euch, was ist da los? Und die haben dann gesagt, ja, also die haben dann eine Geschichte begonnen zu spinnen, dass also da Außerirdische in der Untergrundbasis das übernommen haben und also klassisch Desinfo. Ja? Also der kommt da auf irgendein militärisches Geheimprojekt drauf und sie bringen ihn so weit, dass der in der Klapse landet, indem sie ihn einreden, dass da tatsächlich Untergrundbasis, die von Außerirdischen übernommen wurde, existiert, eine Untergrundbasis. Also, das ist aber nicht diese Dalci-Geschichte, oder? Ja, genau. Das ist die Achso. Die Dalci Airbase, genau. Ah, okay. Und der Mann heißt Benevitz. So in der Basis. Richtig, und der Mann heißt Benevitz. Okay. Und ich glaube, der William Moore war dieser. Und das Interessante ist da auch, der ist dann wirklich, und das war Desinfo-Kampagne, und der Moore steckte da unter einer Decke und hat halt so mitgespielt, weil er sich halt erhofft hat, dann doch auch interessante Informationen zu bekommen. Und der hat es beim MUFON-Kongress, ich glaube 89, hat er quasi alles zugegeben und gesagt, ja, tut mir leid, so war das. Und weißt du, was passiert ist? Der ist von der Bühne gebuht worden. Okay. So ein bisschen ähnlicher Effekt auch bei Chris Marx, ja. Ich weiß es jetzt nicht, ich sage nur, es ist der gleiche Effekt. Jemand sagt, ja, da war jetzt gar nichts Außergewöhnliches, in Wirklichkeit war es halt so. Oder er glaubt, es war so, im Fall von Chris Marx, aber bei William, ich glaube, bei Moore, so heißt er im Nachnamen, war es halt so, der hat wirklich gesagt, ja, er hat mit dem Herrn da zusammengearbeitet, vielleicht fällt irgendjemandem noch der Name ein von diesem Afosi-Agenten, der also wirklich groß, da gibt es ja auch, ich habe auch mal ein Interview mit Mark Pilkington gemacht, The Mirage Man and Euphoria, The Mirage Man heißt es, glaube ich, und da kommt der auch vor. Übrigens, das ist eine Doku, die kann ich dir absolut empfehlen, und auch das Interview, glaube ich, was sie mit Mark Pilkington gemacht hat, ist nicht so schlecht, und da geht es wirklich um Desinfo, ja. Also Hardcore Desinfo und The Mirage Man, eine großartige Doku. Aber okay, wir schweifen da jetzt zu weit ab, aber gar nicht einmal so. Ja, weil Mark Pilkington sagt zum Beispiel auch, er war mit den ganzen Kornkreisfälschern unterwegs und er weiß, dass die alle gefälscht sind. Ach so, da waren auch diese beiden Senioren, die irgendwie sämtliche Kornkreise auf der ganzen Welt angefertigt Richard haben. Richard Doty, genau, schreibt jemand, das ist dieser Desinformant. Und wir haben noch einen Anruf. Hallo. Hallo, grüß Gott, servus. Grüß Gott. Hallo. Bitte. Ich wollte genau bei dem Thema eigentlich einsteigen, wo wir gerade waren, so ein bisschen Desinformation auch im Hinblick auf die UFOs, weil ich finde es doch wirklich bezeichnend oder wirklich auch beeindruckend, wie gut es funktioniert. Ich nenne es immer perfektes Marketing, perfekte Marketingmethoden, die da angewandt werden. Da gibt es ja auch diese Massensichtung in Europa finde ich da beispielhaft, weil bei uns das ja vielleicht nicht ganz so in den Köpfen ist, der Bevölkerung, wie jetzt zum Beispiel in den USA dieses Phänomen. Jeder kennt die belgische UFO-Welle Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da gibt es jetzt diese neue Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob der Gast die kennt, die geht genau über UFO-Disclosure. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen, die ist jetzt gar nicht so alt, also relativ neu, glaube ich. Gell? Ich finde sie relativ gut recherchiert, und da ging es eben auch um den Fall der UFO-Welle in Belgien. Und was mich da fasziniert hat, da gab es eine Sichtung, und zwar in Spa, also in der Stadt Spa in Belgien. Da wurde ein Fußballspiel sogar abgebrochen, weil ein fußballfeldgroßes Dreieck über das Stadion geflogen ist. Also das muss ja dann Tausende von Zeugen gehabt haben, mit Spielerbruch und allem drum und dran. Wie man sowas eigentlich dann über die Zeit quasi wie das völlig im Sand verläuft. Weil heutzutage, wenn man dann in Belgien oder in Spa vielleicht so die Leute fragen wird, ja, wahrscheinlich wüsste keiner mehr davon was. Also das ist einfach faszinierend, wie selbst Massensichtungen quasi so ein bisschen dann im Sand verlaufen und bedeutungslos werden. Und das finde ich krass, wie das funktioniert. Absolut krass, ja. Ja. Wenn das die Sichtung wirklich passiert ist, weiß man jetzt auch nicht. Ne? Genau, wenn es natürlich passiert ist, klar. Genau, das ist natürlich das andere. Aber ich weiß nicht, die UFO-Welle an sich, dass da was passiert ist, ist glaube ich schon relativ mit Beweisen oder mit Indizien gedeckt. Da gab es ja diesen General, der da einiges aufgeführt hat und auch heute noch für Interviews sorgt. Welchen meinst du? Wilfried de Brauwer oder so heißt er? Genau, ja, genau. Ach so, richtig. Belgische Uferwelle, ja? Ja, ja. Die belgische, richtig, richtig. Also irgendwas muss es dann natürlich gegeben haben. Gell? Also es äußert sich ja heute noch dazu, dass das, dass sie damals jetzt schon militärischerseits nicht wussten, was das ist. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, das wollte ich mal einwerfen. So, weiß aber nicht, ein bestimmter Fernsehprofessor weiß ja, dass das alles Hubschrauber sind. Hast du das noch nicht gehört? Glaubst du ja, immer noch, dass da irgendwas Unerklärliches passiert ist? Die haben sich einfach also alle geirrt. Also De Breuer und so weiter und hunderte Polizisten, die haben alle keine Ahnung, wie ein Hubschrauber ausschaut. Alles Volldeppen offensichtlich. Ja, ja, ich hab tatsächlich aber Gott sei Dank haben wir ja wirklich hochintelligente und ist ja auch intelligenter Mann, Fernsehprofessoren, die uns da aufklären. Na, das ist sehr die bis jetzt ich mein, noch bestreiten, dass es vielleicht doch UFOs geben könnte, wo sogar völlig offiziell, also in amerikanischen Militärkreisen und so weiter diskutiert wird. Es ist noch immer nicht ganz klar. Schon klar, was dann dahinter steckt, ist eine andere Frage, wie ich nicht müde werde zu betonen, aber dass es Objekte gibt, die sich seltsam verhalten und wir nicht identifizieren können, es ist halt so, ich kann auch nichts dafür. Das Phänomen an sich, das ist ja völlig klar, genau. Ja, das ist so. Aber das ist natürlich total krass, also wow. weißt du, wie man das dann irgendwie, ich meine, ist dann irgend so eine Story rausgekommen, wo, keine Ahnung, dass das halt ein Zeppelin war, der halt so ein Show-Zeppelin, oder gab es da irgendeine offizielle Erklärung dafür? Weil wenn das wirklich so war, dann haben da zig, zehntausende Leute das wahrscheinlich gesehen. Ich meine, da muss man ja irgendwas machen dann. Ja, leider weiß ich das nicht. Das wurde sicher irgendwas unternommen da. Ich weiß nur, habt ihr sicher auch mitbekommen, da hat mal irgendein Franzose, da gab es ja dieses Dreiecksfoto von der belgischen UFO-Welle, gell, das mit diesen drei Lichtern und mit dem roten Licht in der Mitte. Da hat ja dann irgendein Franzose dann gemeint, ja, er hat das fotografiert mit einer Styroporplatte und ein paar Glühbirnen dran und so weiter. Ach, du meinst dieses eine Objekt von der belgischen UFO-Welle, das sehr interessant genau. ist, der hat dann behauptet, der hätte das gemacht, konnte es aber nicht reproduzieren. Genau. Ich habe dann sogar so einen Versuch gesehen, das war sowas von lächerlich. Ich weiß nicht, ob das eine echte Aufnahme ist, aber der Typ hat es nicht gemacht. Das ist halt, darauf würde ich sogar wetten. Aber... Ja, weil ich habe ja das vorher auch erwähnt jetzt, Max. Ich habe mich ja lang mit dem Kornkreisphänomen beschäftigt. Ne? Und ich meine, ich möchte so ein bisschen gegen Ende des Gesprächs auf diese Thematik kommen, wie nähert man sich diesen Dingen und wie wichtig ist es aber auch, die jeweilige Gegenmeinung immer am Radar zu behalten. Also wenn jetzt Harald Lesch sagt, in Belgien waren nur Hubschrauber, okay, da ist bei mir dann auch so ein bisschen die Grenze erreicht. Das glaube ich halt nicht. Ja. Aber man muss sich auch überlegen, kann das sein und so. Und ich habe halt diese, es sind glaube ich so 700 Seiten, ein Bericht, da habe ich einiges davon gelesen. Also wenn man den liest und nicht davon ausgeht, dass die alle spinnen oder lügen, dann waren es keine Hubschrauber. Aber zum Beispiel Mark Pilkington hat zum Beispiel gesagt, er war dabei bei diesen Kongressfälschern und sogar der beim Milk Hill mit 409 Einzelkreisen, den ich absolut umwerfend finde, sagt er, er kennt die Leute, die den gemacht hätten. Das hat mich damals, da habe ich gemerkt, da komme ich jetzt so ein bisschen an meine Grenze, weil ich dachte, nein, es sind nicht alle Kongresse gefälscht, gefälscht, jetzt mit herkömmlichen Mitteln, mit Brettern und Schnüren gemacht, wow, also, und ich habe dann eine Zeit lang darüber reflektiert und mir überlegt, ja, aber was habe ich jetzt wirklich konkret für Gegenbeweise, wie könnte ich das widerlegen, und schwer. Aber in dem Fall musst du es ja nicht widerlegen, sondern wenn er sagt, er kennt den Verursacher des Kornkreises, dann müsstest du ja fragen, okay, zeig mir den bitte, wer war das? Naja, es ist ja auch höchst illegal. So einfach ist es nicht. Ja, also der wird nicht an die Öffentlichkeit treten. Ja gut, aber es ist natürlich schon das erste Problem. Also du kannst ja Anzeige kriegen. Ne? Du musst ihn beim Wort nehmen. Ja? Aber auch da habe ich nämlich das Gefühl gehabt, ja, aber wie kommt... Ne? Ich glaube nicht, dass mir der anlügt. Also das war... Also aber der Typ für mich sehr authentisch rüberkam, ja, der ist so ein bisschen Künstlertyp, Londoner Szene, ein bisschen DJen, ja, Ich kenne einfach solche Leute. Und das ist aber einer, der auch sich mit solchen Themen beschäftigt und sehr offen ist. Der hat auf mich sehr authentisch gewirkt und keine Ahnung. Also ich bin da schwer ins Grübeln gekommen und habe das dann aber nach einer Zeit wirklich genossen. Ne? Also auch dieses Selbsthinterfragen. Ja? Auch beim Thema, wo ich war ja unzählige Male in England und habe mir das angeschaut und so. Und auch beim Thema, wo ich mich selbst schon irgendwie, wo ich mir gedacht habe, naja, das, da gibt's ja natürlich gibt's Gefälschte. Das weiß man auch. Ja? Also ich habe ja mit Fälschern geredet. Und ich war in diesem Café, da gibt's ja mehrere Pubs und in einem treffen sie halt die Fälscher. Also das steht ja außer Frage, aber dass alle gefälscht sind, das ist dann wieder so, das kann ja nicht sein. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich das nicht will. Ja? Also am Anfang. Dass ich wirklich so auf der, ich will dran glauben. Ja? Ja. Das war so ein bisschen eine Reaktion. Und das hat mir dann aber wirklich so wieder, also dessen war ich mir gar nicht so bewusst, dass bei mir solche Mechanismen existieren. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Also da ist bei mir so ein Prozess losgegangen, der noch einmal das Ganze einfach hinterfragt hat. Und ich finde, dass das extrem wichtig ist. Ja? Und nicht also sich auf irgendwas ausruhen, sondern immer wieder das von Neuem eigentlich hinterfragen, solange es nicht völlig geklärt ist. Also die Existenz von unidentifizierten fliegenden Objekten ist meiner Meinung nach schon sehr lang geklärt. Aber was dahinter steckt zum Beispiel schon überhaupt nicht. Übrigens, wenn ich da mal einhaken darf, ich kann mich an einen Ausspruch von Hillebrand von Ludwig erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der CropFM-Plattform war oder auf irgendeinem YouTube-Video, was ich von dem gesehen habe. Aber das hat sich so eingebrannt. Und zwar, er hat mal gesagt, wirklich wortwörtlich, irgendein Fernsehprofessor, natürlich hat er es nicht weiter benannt, hat ihn mal kontaktiert oder gesagt, ja, es ist gut, was ihr macht, also gemeint war die UFO-Forschung, macht weiter so. Und das war ernst gemeint. Und ja, jetzt kann man spekulieren, wer gemeint war. Ja, Fernsehprofessoren gibt ein paar, nicht nur Harald Lesch, aber könnte gemeint sein natürlich. Also das fand ich sehr interessant. Ja. Vor allem mich wundert es, ich meine, Harald Lesch ist ein intelligenter Mann. Ja, ist auch intelligent, ja klar. Ich bezweifle, dass es eine wissenschaftliche Auffassung ist, die Sache, ich habe den Beitrag gesehen mit Terra X, wie die UFO-Videos von der Air Force abgefrühstückt hat. Das war ja eher peinlich, würde ich mal sagen, so objektiv betrachtet, dass er glaubt, dass das Infrarotsignaturen von zivilen Triebwerken oder was auch immer, von Triebwerken, die da durch die Luft schweben, sind. Ja. Also, glaube ich nicht. Ja. Da war nicht Lesch gemeint, meint Wurstvermutung. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wer gemeint ist. Ja, Max, du hast ja oft einen sehr kritischen Zugang, finde ich wirklich sehr erfrischend und auch sehr wichtig. Wie siehst du das? Mit Selbstkritik, Kritik und Distanz auch irgendwo zu den Themen, ne? Also eigentlich hast du die Frage gerade selber schon gewissermaßen beantwortet, indem du beschrieben hast, was da in dir vorgegangen ist bei der Beschäftigung mit Kornkreisen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die eigenen Wirkmechanismen zu erkennen, die also alles, was in einem selbst passiert. Und wenn man vielleicht auch der Meinung ist, zu einer Erkenntnis gelangt zu sein, ja, immer zu begreifen, dass das bloß eine Momentaufnahme ist und sich die eigenen Gedankengebäude auch nicht wie einem, ich sag mal, wie ein Schrein irgendwie innerlich zu bewahren, sondern bereit zu sein, diese Gedankengebäude auch wieder einstürzen zu lassen, wenn man neue Erkenntnisse gewinnt. Und das ist, da beißt sich die Katze gewissermaßen in den Schwanz, was du jetzt meintest vorhin mit der Bereitschaft zum Konsens beim Diskutieren. Menschen müssen bereit sein und verstehen, dass Diskutieren vordergründig ein Ziel hat, nämlich Erkenntnisgewinn. Und dafür muss man bereit sein, auch vom eigenen Standpunkt abzurücken und Gegenargumente anzunehmen. Und das machen halt viele Menschen leider nicht. Und was du jetzt mit den Kornkreisen beschrieben hast, das ist bei mir halt der Patterson-Gimlin-Film. Ja? Also diese Bigfoot-Aufnahme, die ich sehr detailliert behandelt habe. Ich selber sage, ich denke, dass sie echt ist, dass dort ein echtes Wesen zu sehen ist. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass der Film gefälscht ist. Und wenn irgendwann herauskommen sollte, dass er gefälscht ist, dann wäre ich nicht traurig, sondern ich hätte Gewissheit. Ich hätte Gewissheit und das ist für mich halt das, was im Vordergrund stehen sollte. Also Gewissheit oder Wahrheit und nicht der Glaube oder der Wunsch, dass es mehr gibt. Ja, ich meine, nur noch einmal auf dieses Kongress-Ding. Also ich dachte ja, dass ich da immer diese Distanz hätte und ja, das kann natürlich alles Mögliche sein. Aber wenn dann jemand, den ich eigentlich für sehr intelligent und eigentlich glaubhaft halte und dessen höchst spannendes Buch ich gerade gelesen habe und Doku gibt es dann auch noch dazu, The Mirage Man, wenn der dann sagt, er kennt die alle und Tarek, trust me, it's they're all hoaxed, ja. Also das, und meine Reaktion dann darauf, die hat mir gezeigt, na, du hast dann schon noch immer, also in dem Fall bist du jetzt wirklich auch, naja, man muss ja sagen, dogmatisch geworden auf eine gewisse Art. Oder ist mir da in dem Fall bewusst geworden. Und dann, wie gesagt, hat das Radl da zu drehen begonnen, noch einmal. Also ich habe dann eben auch gemerkt, ja, da gibt es auch beim Meeting und bei dir wäre das halt jetzt sowas Ähnliches, wenn jetzt jemand dir eindeutig beweist, du hast sehr gute Argumente, dass der Garrison Gimlin Film authentisch sein könnte, aber kann ich mir gut vorstellen, wenn dann jemand kommt und sagt, na, er kann das Kostüm machen, hat zwar noch keiner gezeigt, aber bitte, dann, ja, es ist ein komisches Gefühl, das man da dann hat, oder? So, als ob er jemand den Boden unter den Füßen ein bisschen wegzieht, oder? Ist doch ein bisschen so, oder? Vom Prinzip her ja, aber also wie ich schon meinte, man, wenn man sich da was aufgebaut hat und meint, eine Erkenntnis zu haben, einfach wirklich auch bereit sein, die wieder umzuwerfen. Das ja. ganze Leben ist ein Prozess. Man muss ja. immer bereit sein, neue Erkenntnisse zu lernen. Absolut. Ja. Und mir hat eben diese Geschichte da, als ich mit Pilkington da konferiert habe, die hat mir das auch vor Augen geführt und mir wieder dort zurück hingebracht, ja, dass ich wirklich, okay, es ist immer offen bleiben. Lieber Anrufer, hast du noch eine Frage oder einen Kommentar? Vielleicht nur kurze Anmerkung zu den Kronkreisen. Da gab es ja mal, kennt ihr sicher die Geschichte, das wurde mal vom Andreas Müller mal abgehandelt. Da hat das MIT eben versucht, das nachzustellen mit unfassbaren finanziellen Mitteln und einem unfassbaren Aufwand. Da haben sie so mal so eine Mikrowellenkanone gebaut, gell? Um dann irgendwie die Mikrowellenstrahlung da nachzustellen und so. Und ja, das ist halt wieder so der verzweifelte Versuch, finde ich. Ich meine, es kann nicht so sein, dass man jetzt wirklich, keine Ahnung, was das Ding gekostet hat, $100,000, ja, es wurde monatelang entwickelt und dann stellen sie so eine van-große Mikrowellenkanone auf dem Kornfeld und meinen, so genau wurde das gemacht, dass diese Rückstände dann so und so zu messen sind. Man muss dann schon mal die Verhältnisse irgendwie sehen, gell? Also das wurde dann offenbar über Nacht angefertigt. Wie soll jetzt Mensch X 0815 oder so zu diesem Gerät kommen? Oder wie soll es gibt ganz viele Dinge, die, aber das, ich habe das nie selbst gemessen. Es gibt angeblich radioaktive Rückstände. Ja. Gut, kann man einfach irgendwelches strahlendes Material halt da verstreuen. Man kann sich dann alles wieder erklären. Ja, genau. Aber ich habe ja selbst mit Leuten geredet, die ich einfach dort getroffen habe, die, wo ich nicht weiß, warum soll mir dieser Lügen auftischen, ja, die selbst in einem Kornkreis waren. Und dann plötzlich fängt es so zum Rascheln an und das Korn legt sich um sie herum nieder und plötzlich merken sie stehen auf einmal in einer riesen geometrischen Figur. Ne? Also das haben mir Leute selbst erzählt. Oder eben, da ist eine Lichtkugel vor ihm und die fliegt da durch und dann legt sie da das Korn nieder. Da gibt es ja einen Film, ist aber auch wieder hoch umstritten und da ist ja klar alles. Mag sein, dass der gefälscht ist, ich weiß es nicht. Ja? Aber das macht ja auch den Reiz aus von dem Ganzen, muss ich schon sagen. Oder Max, ich meine, das ist eigentlich, ist doch irgendwie dieser Reiz, ja, dieses immer auch sich selbst hinterfragen müssen und natürlich, diese Phänomene gehen ja viel weiter als nur irgendwas Kurioses, das irgendwer gesehen hat, weil die, eigentlich geht es da ja um, wie ist unsere Wirklichkeit beschaffen. Ja, aber weißt du, ich glaube jetzt, auch bei deinem Fall, ich glaube ja selber, es ist dem Menschen so ein inhärentes Bedürfnis, Widersprüche aufzulösen. Also Menschen tun sich ganz schwer damit, Widersprüche aufrechtzuerhalten. Die haben irgendwie den Drang, dass alles aufgelöst werden muss, aber es geht halt manchmal nicht. Und da muss man akzeptieren, dass es einen Widerspruch gibt, den ich nicht auflösen kann und vielleicht dann auch, wie in deinem Fall, das nicht nur hinnehmen, sondern sich auch so ein bisschen daran zu erfreuen, dass man keine Gewissheit hat. Ja. Und eine Frage noch kurz an den Gast. Max ist sicher auch der Ansicht, man kann ja grundsätzlich mal alle Dinge irgendwie erklären. Also man kann eine unendliche Kausalitätsschleife aufbauen, es kann noch so komplex sein, aber irgendwie muss man dann doch mal auch irgendwie, ja, Ockhams Rasiermesser geht auch in die andere Richtung sozusagen, auch das irgendwie das Offensichtliche, also nicht unnötig kompliziert machen, oder? Weil mir kommt immer bei so Sachen, eben bei so stigmatisierten Phänomenen wie das UFO-Phänomen, dass das Klar, es kann alles Mögliche sein. Ein Wetterballon kannst du in ein Dreieck formen und was auch immer. Aber dass das immer wirklich so in die Richtung gelenkt wird, dass das einfach nur unnötig kompliziert gemacht wird, dass quasi der Laie aussteigt und sagen, aha, das ist irgendwas Wissenschaftliches, da steige aus. Das verstehe ich nicht. Das muss irgendwas Hochkomplexes sein, irgendein Wetterballon, der jetzt ein neuer Prototyp ist oder was. Also verstehst du, was ich meine? Dass das wirklich immer so in diese Richtung gelenkt wird, bis die Leute quasi aussteigen, aber es eigentlich unnötig kompliziert gemacht wird, diese ganze Argumentation oft einmal. Ja klar, weil die Menschen in dem Fall dann lieber die komplizierte Erklärung, also die bevorzugen sie, anstatt gar keine Erklärung zu haben. Genau, ja, also ewig verklausulisiert. Ich meine, jedes Kornkreisphänomen kannst du sicher irgendwie erklären, wie gesagt, zum Beispiel mit einer Mikrowellenkanone vom MIT. Ja, so viel dazu. Ja. Danke dir für deinen Anruf. Danke, danke. Schönen Abend noch. Ebenfalls, ja, ciao. Danke dir auch. Ciao. Max, machst du mal was über die Bibel? Fragt Haxi. Über die Bibel? ja. Nicht direkt über die Bibel, aber ich hatte mir vorgenommen, irgendwann mal etwas über das Sonnenwunder von Fatima zu machen. Da gibt es genau, ja gewisse genau. Überschneidungen. Ja, also irgendwann ja. Das ist auch so ein Fall, ne, wo also immer mehr Leute am Ende waren, ich glaube es waren drei Mädchen, die haben dann eine Marienerscheinung gehabt, zumindest haben sie das halt so interpretiert. Ne, jeder interpretiert diese Dinge nach seiner kulturellen Bindung oder Präferenz. Und die haben dann immer wieder vorhergesagt, ja, an dem Tag, es war immer 13. Oktober, glaube ich, sogar, oder? Oder 17. Oktober, irgend sowas. Es ging ja über mehrere Jahre sogar. Über mehrere Jahre, ja. Genau. Und diese Phänomene wurden immer größer und am Ende waren, glaube ich, 80.000 Leute dort versammelt. Es hat sich am helllichten Tag, gab es da eine riesige zweite Sonne, die sich gebildet haben. Es haben anscheinend Menschen sogar einen Sonnenbrand bekommen, obwohl es ein regnerischer, bewölkter Tag war. Also so in der Richtung, ne? Ja, ja, ja, genau. Also in diesem absurd. Fall. Absurd! Absurd! Oder Fall auch, wie im Stadion, ne? Wo auch, also erinnert mich ja irgendwie dran, ne? Und, aber auch dann irgendwie, ja, so sang- und klanglos wieder verschwunden, ne? Ja, aber in dem Fall gibt es ja sogar Fotografien der Menschenmasse. Ja. Da habe ich mich gewundert, warum die Menschenmasse fotografiert wurde und nicht versucht wurde, das Himmelsspektakel irgendwie abzulichten. Aber ich muss auch sagen, ich bin da wirklich nur rudimentär eingelesen in dem Fall. Hier war es ja wirklich so, dass man das, glaube ich, nicht unabhängig vom eigenen kulturellen oder Glaubenshintergrund interpretieren konnte, weil von vornherein klar war, diese drei Kinder, ich glaube, es waren zwei Geschwister, ein Junge, ein Mädchen und noch ein weiteres Mädchen, irgendwie mehrmals Erscheinungen hatten, teilweise irgendwelche strahlenden Jünglinge, die erschienen sind und gesagt haben, tut Buße, betet. Und das war also direkt alles auf die Bibel bezogen. Und dann 1917, das alles sozusagen kulminiert ist in dieser Massensichtung, ich glaube, es war die dritte Mariensichtung oder so schon im 1917, wo dann wirklich also mehrere 10.000 Menschen das beobachtet haben, was du gerade beschrieben hast, dass die Sonne sich irgendwie um sich selbst dreht und irgendwie auf die zufliegt und wieder weggeht und die Menschen haben sich niedergeworfen und dachten halt, das Ende der Welt steht bevor und haben gebetet und ja, also ganz kuriose Geschichte. Unglaubliche Geschichte, ja. Also 80.000 Leute wird da jetzt irgendwie so ein Kopfsäuner gewesen sein. Bei einer der ersten, da hätten sie dann auch mit irgendeinem Engel oder was gesprochen und andere, die das beobachtet haben, die haben da eben niemanden gesehen, die haben nur gesehen, dass die Kinder da irgendwo gestanden sind, war dann auch noch irgend so ein Lichteffekt, das weiß ich nicht, aber die haben also da kein Wesen gesehen, die haben da ganz was anderes gesehen, auch sehr spannend, oder? Was passiert da, ja? Haben die das so uminterpretiert, diese Kinder, oder was ist da passiert? Aber das ist ja ein Fall, der sehr gut dokumentiert ist und ja, wie wahrscheinlich hältst du das, dass das wirklich so passiert ist, wie das da teilweise geschildert ist? Also ich kann nochmal wiederholen an der Stelle, ich bin noch nicht gut genug eingelesen, sage ich mal, um da schon ein Urteil zu fällen. Ich habe hier schon einige ja sehr ausufernde PDF-Dateien, Bücher auf dem PC rumliegen, die ich dazu lesen kann. Zeugenbefragungen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil dieses Geschehen ja von der Kirche als Wunder vereinnahmt wird. Also das ist ein kirchliches Wunder. Und viele Quellen sind halt in dem Sinne halt im kirchlichen Kontext geschrieben. Und da was Neutrales zu finden, wo nicht irgendwie ein Theologe die Leute befragt hat, ist nicht so leicht. muss man mal schauen. Aber irgendwas muss da passiert sein. Ob das jetzt, ich weiß nicht. Also klar, Skeptiker würden direkt sagen, Massenpanik. Und die haben sich gegenseitig verstärkt irgendwie, die Menschen mit ihren Schreien und sonst was und ihrer Angst. Aber also wenn da mehrere 10.000 Menschen sagen, am Himmel hätte was stattgefunden und so wie das geschildert wird, klingt das nicht einfach wie eine Sonnenfinsternis oder so, dass sich das Ding da irgendwie um die eigene Achse dreht und... Na, es war eine zweite Sonne da, also Sonnenfinsternis, verstehst du so. Also außer so eine Nebensonne, die sich gebildet haben könnte. Genau, ja, das ist auch eine Theorie. Ja, ja, ja, aber wenn sie die schreien, also, ja, weiß ich nicht. Ja. Das wird auf jeden Fall ein Schmankerl-Doku, sagt Haxi. Also, das wird noch dauern. Ja, es wird noch dauern, aber ich freue mich schon sehr drauf. Vielleicht können wir ja in Mitternachtsgedanken 3 dann schon über die Fatima-Geschichte reden. Das wäre super, das wäre sehr spannend. Ein anderes Thema, das du dir auf die Liste geschrieben hast, ist Ape Canyon. Genau, das wird das nächste Video. Da habe ich die Audiospur schon fertig. Wird so 40, 50 Minuten. Ist, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ein Bigfoot-Thema. Hat sich 1924 im US-Bundesstaat Washington ereignet. Eigentlich mit einer der bekanntesten frühen Bigfoot-Fälle überhaupt. Da waren 5 Goldsucher, die hatten sich eine eigene Hütte gebaut und die meinen, dass sie da ja nachts von Bigfoots angegriffen wurden, mit Steinen beworfen wurden. Und die wollen auch mindestens ein Wesen erschossen haben, das dann dort in eine Schlucht gefallen ist. Und deswegen trägt diese Schlucht bis heute den Namen Ape Canyon. Und ist halt ein mega spannender Fall, weil einer der Beteiligten sich Jahrzehnte später nochmal öffentlich geäußert hat, so ein ganz kleines Buch veröffentlicht hat, wo er so ein bisschen eine fast metaphysische Abhandlung über Bigfoot darstellt und seinen eigenen Gedanken darlegt, dass es sich nicht um Wesen aus Fleisch und Blut handelt. Aber ich will da nicht zu viel verraten. Ja, ich bin sehr gespannt und man kann das dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen einmal erwarten. Ne? Ja, also es wird nicht mehr allzu lange dauern. Sehr schön. Abschließende Frage. Was glaubst du, macht jetzt wirklich die Faszination aus, die diese Arten von Themen auf uns ausüben? Wenn du da jetzt einen wichtigsten Grund nennen solltest, was würdest du da wählen? Boah, ganz, ganz schwierige Frage. Kann ich, glaube ich, ad hoc gar nicht so beantworten. Vielleicht eher so über das Gegenteil, was ja vielen Menschen unterstellt wird. Sie haben eine Faszination für das Paranormale, weil ihr eigenes Leben ihnen nicht genügt. Ich kann nur sagen, bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Also ich bin da sehr genügsam. Ich weiß es nicht. Bei mir liegt der Ursprung in der Kindheit. Ich hatte da Texte gelesen über Abduktionsphänomene und so und war da irgendwie fasziniert. Das hat sich herauskristallisiert, hat sich geäußert darin, dass ich ein großer Horrorfilm-Fan geworden bin und irgendwann dann das Interesse bekommen habe, mich doch ernsthafter damit zu beschäftigen. Und ja, also die Sehnsucht ist es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn man abends irgendwie in den Sternenhimmel schaut und sich einfach fragt, was ist da? Was ist da? Gibt es mehr? Ich kann das nicht anders umschreiben, aber... Also ganz ehrlich, ich glaube, dass es die Sehnsucht nach Transzendenz ist. Dass es da im Endeffekt darum geht, man möchte verstehen, wo ist man da? Wer ist man da? Ja, was hat es für einen Sinn? Und um die Realität zu verstehen, muss man vielleicht wirklich in diese Grenzbereiche gehen. Weil die vielleicht mehr über die Realität aussagen, als jetzt ja der Alltag. Ja. Ich glaube, dass es darum geht. Vielleicht auch so ein bisschen diese Sehnsucht, oder man will vielleicht wissen, wohin gehen wir? Ja, wohin gehen wir, wenn wir sterben? Ist da noch was? Ich glaube, das ist... Bob Bigelow, wir haben ihn heute mehrfach erwähnt, ist... die zentrale Frage bei ihm ist, so quasi, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, ich weiß nicht, wer das war, aber irgendjemand hatte mal 2 zentrale Fragen, die Menschheit beschäftigen, formuliert. Und das war, was du gerade meintest, was kommt nach dem Tod? Und die andere Frage ist, sind wir alleine? Und ich glaube, ich glaube, das war Bob Bigelow. Das sind seine 2 Fragen. Ja, kann gut sein. Ich glaube, da stimme ich zu. Ja, und im Endeffekt wollen wir da mehr über uns selbst erfahren, glaube ich, immer, letztlich. Ja. Ja. Ja, aber warum auch immer, es ist spannend und ja, ich glaube, wir sind beide von diesem Virus, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, von dieser Mücke gestochen und nein, ist auch nicht gut. Naja, jedenfalls, uns begeistert das. Und vom Parafieber befallen. Puh, ja, auch so wieder. Es ist so schwer, ja. Weil dann kommt ja der nächste, ja, die Impfung. Der ja, also ich bin, hat mir sehr großen Spaß gemacht, das heutige Gespräch wieder mit dir und sehr gerne würde ich das ja irgendwann im kommenden Jahr, schauen wir einfach mal, wann es wieder mal passt, wiederholen und dann bin ich sicher, gibt es wieder eine Reihe faszinierender Videos, über die wir sprechen können. Ja, ich hoffe doch. Okay. Ja, Max, dann bleibt mir nur mehr mich bei dir zu bedanken und dir noch einen schönen Abend zu wünschen und ja, bis bald. Ja, danke, das wünsche ich dir auch und den Leuten im Chat natürlich auch. Okay, bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Crop FM. Glaubt, was ihr wollt. Ja, glaubt, was ihr wollt. Ich glaube, das und Kuriositäten, das passt auch sehr gut zur nächsten Sendung. Da sind meine Gäste ein weiteres Mal Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Ja, sie sind bei mir und was soll ich groß sagen? Ich bin einfach gespannt, was sie Neues zu erzählen haben. Also ich hatte sie das letzte Mal wegen einer anderen Geschichte, hatte ich mit ihnen Kontakt. Und also eins kann ich, glaube ich, garantieren, langweilig wird's nicht. Zu hören ist das Ganze am 10. September 2021 Kalibertrieb. Life of Crop FM, ein Klassiker. Freue mich drauf. Bis dorthin. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut. Thank you.